Dress code, dress code. Einen wunderschönen guten Tag. Hier ist die 29. Ausgabe des Stammtisch-Podcasts. Heute ist dabei der Kai. Servus. Der Waste. Hallo. Der Joe leider nicht, aber dafür bin ich da, der Jens. Guten Tag zusammen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Es ist ein lauer Sonntag im Spätaugust, Spätsommer. Die kann man ja an einer Hand abzählen dieses Jahr. Ja, die sind überschaubar, das ist wohl so, ja. Ja, mei. Ich fand jetzt ehrlich gesagt den Sommer nicht so schlecht, oder? Du warst ja wahrscheinlich dann nie da, oder? Also gefühlt hat es diesen Sommer nur geregnet. Also wenn ich das mit letztem Sommer vergleiche. Ja, aber wenn du mal eine realistische Vergleichsgröße ranziehst, das ist eigentlich relativ kontinuierlich gut warm. Und es ist jetzt nicht so, dass es tagelang nur schifft, sondern dass halt hin und wieder mal ein bisschen regnet. Ja, aber gefühlt war es kein guter Sommer. Genau, das ist ja der Punkt. Es ist ja gefühlt. Also darauf kommt es ja drauf. Die gefühlte Wahrheit. Also ich finde halt, man hat eigentlich wenige Wochen gehabt, wo man wirklich mal konsequent abends irgendwie in den Biergarten gehen konnte, ohne dass man Angst haben musste, dass es das Regnen anfängt, ja? Ja, das stimmt schon. Genau, es gab halt nicht eine so eine stabile Periode zwischendrin, ja. Jetzt soll es ja nochmal warm werden, aber gut. Also ich war ehrlich gesagt gefühlt dieses Jahr so selten im Biergarten wie noch nie davor. Ich glaube, ich war ja vielleicht insgesamt 3-mal bisher dieses Jahr im Biergarten und normalerweise 3-mal schaffe ich im Mai schon fast. Also das ist also bei mir liegt es aber ehrlich gesagt an meiner persönlichen Unlust, im Biergarten zu gehen zurzeit. Echt? Ja, was wiederum mit dem Wetter vielleicht zusammenhängt. Wenn es nämlich so bullenheiß ist, denkst du dir untertags, ich gehe zum See oder ins Freibad und am Abend denkst du, und jetzt einen Sonnenbrand löschen irgendwie im Biergarten? Ja. Was ist die bei dir die Unlust? Hast du keine Lust auf die Leute oder warum? Nee, ich bin da irgendwie nicht so in Biergartenstimmung irgendwie. Also, mei. So, ich glaube, ich war tatsächlich dieses Jahr, das kann man wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Ja, 5-mal, glaube ich, war ich im Biergarten. Ja, siehst du, schon 2-mal mehr wie ich. Ich habe letztens mal ein krasses Biergartenerlebnis gehabt. Wir waren im Augustiner Biergarten und es ist echt an dem Tisch, wo der Tino und ich gesessen sind, an dem Tisch und an jedem Tisch außen um uns rum, überall ist wirklich geraucht worden. 90% der Leute, die um uns rum gesessen sind, haben geraucht. Und das war das erste Mal nach 2,5 Jahren Nichtrauchen, dass ich es irgendwie, ich bin da relativ tolerant und mir macht das relativ wenig aus, aber da habe ich mir echt gedacht, also das ist mir jetzt fast ein bisschen viel. Das ist das erste Mal nach 2,5 Jahren. Echt, ja? Und okay. Das war für mich so eine ganz neue Erkenntnis irgendwie. Wenn du im Muffertal im Biergarten gewesen wärst, hättest du Pokémon Go-Spieler um dich herum gehabt. Hätte ich das gehabt. Eine Muffertalle. Ja, und da gibt es, glaube ich, 4 Pokestops. Wenn du dich an eine Location setzt, hast du 4 Pokestops Zugriff und kannst dann da. Ich habe das ja immer noch nicht verstanden. Was heißt denn Pokestops? Ihr spielt alle nicht Pokémon, oder? Nein, natürlich nicht. Ich habe keine Zeit für so einen Kopf. Warum nicht? Gut, du hast keine Zeit. Hast du das gesehen, wie diese gefühlten Wahrheit, Dinge, die wir in 20 Jahren nicht mehr verstehen werden? Da war Pokémon Go auch mit dabei. Ah, okay, nee, im Z-Magazin ist das immer, gell? Ja. Ich hab's leider diesen Freitag noch nicht gesehen. Nee, das hat irgendwas, ja gut. Ja, aber was, also ganz kurz, also du hast dann so einen Pokestop und der wird randomly erzeugt oder was? Oder wer legt denn fest, wo ein Pokestop ist, den die Spiele machen? Also ein Pokestop ist im Grunde genommen so ein Punkt, wo du Ausrüstung bekommst. Aha. Ja, also sogenannte Pokebälle. Ja. Und andere Items. Du brauchst die brauchst du, um Pokémons einzufangen. Okay. Und die erscheinen wiederum an vordefinierten Orten oder halt randomly. Ich habe nur so abgefahrene Videos da gesehen, wo dann irgendwie in Düsseldorf in der Nähe von der Köhe irgendwie Hundertschaften von Leuten da in irgendeiner Brücke hingen. Genau. Oder irgendwie in New York. Weißt du, was die gemacht haben? Die saßen da, weil viele Pokestops in der Nähe waren. Und die kannst du dann mit einem sogenannten Lokmodul ausrüsten. Und wenn du ein Lokmodul hast, kommen da in einer sehr, sehr hohen Frequenz sehr viele Pokémons. Und die kannst du dann da schön einsammeln. Wenn da halt einfach 100 Leute sitzen. Ja, aber sammelt da jeder die gleichen? Oder wenn du einen sammelst, dann ist er weg für dich? Nein, es sind die gleichen tatsächlich. Was ganz lustig ist, weil dann kann man also sich. Also du hast keinen Konkurrenzkampf. Nur in dem Sinne, wer ist schneller fertig praktisch. Wer hat schneller alle? Aber nee, genau. Also das ist sozusagen dieser Sammelaspekt von dem Teil. Und dann gibt es noch den Kampfaspekt. Also du Ab Level 5 kannst du dich einem Team zuordnen, entweder blau, gelb oder rot. Vernichten sie die roten Armeen. Und genau so ähnlich. Oder ja? Erobern sie drei Kontinente. Genau, und ihrer Ziel ist es eben tatsächlich so, die Welt um dich herum in deiner Farbe zu haben. Und zwar, die Welt ist dann in dem Sinne sind sogenannte Kampfarenen, wo du dein Pokémon oder deine Pokémons, die du halt hochleveln kannst, wieder gegen die anderen Pokémons aus sozusagen den anderen Teams kämpfen lassen kannst. Mhm. Und spielst du das immer noch? Das ist jetzt die erste Woche, wo ich es deutlich weniger spiele. Ich habe vorletzte Woche echt brutal viel gespielt. Ich glaube, also da hatte ich bestimmt, ich würde mal sagen, so 20, 25 Kilometer auf der Uhr, wie ich nur durch die Gegend gegangen bin, um Pokémon zu sammeln. Sogar mittags beim Laufen. Das wollte ich jetzt mal fragen. Wieso läuft das? Kann man das auch per Lauf machen? Oder was gibt's denn da? Klar. Du hast dann halt, das Handy in der Hand, läufst da? Du hast das Gegend, Handy in der Hand, hast im Grunde genommen Google Maps oder OpenStreetMap, keine Ahnung, auf was für einen Datenschatz der zugreift. Und siehst dann deine Figur sozusagen auf der imaginären Karte da entlanglaufen. Und hat dann so ein Radius um sich herum, wo du dann eben so Pokestops drehen kannst oder an Arenen gehen kannst oder halt eben irgendwie Pokémons in der Nähe dann auftauchen. Ja, aber es scheint ja nur, so wie ich das mitgekriegt habe, sag jetzt mal in Städten oder größeren Kreisstädten so vielleicht noch irgendwie verbreitet ist, aber sobald du ein bisschen auf dem Land draußen sobald bist. Sobald du auf dem Land draußen bist, das ist das Gelände. Pokeende. Genau. Pokestop. Das ist einfach Pokestop, ja. Das ist einfach die Poke Null. Die digitalisierte Gentrification, ja. Ist tatsächlich so. Also, okay. Wo waren wir jetzt? Also wirklich nicht weit weg von München, ja. Aber da war wirklich nichts mehr los. Gar nichts mehr. Im Umkreis von mehreren Kilometern nicht ein einziger Pokestop, nicht ein einziges Pokémon, nada. Meine ehemalige Kollegin hat uns auch letztes Mal im Stadl besucht und die hat mir das dann auch kurz gezeigt und da war nüschte. Ja. Gar nichts. Also wie. Was eigentlich ein bisschen schade ist, muss ich sagen, ja. Ja, man könnte das ja gut nutzen. Also zum Beispiel für touristische Aspekte oder für, sag ich mal, wenn ich schon diesen, man muss dazu laufen, den Fitnessaspekt irgendwie mit drin habe, dann könnte man das ja auch zum Beispiel für gewisse Sehenswürdigkeiten oder was mit hernehmen. Weiß nicht, können ja das mal, ist aber tatsächlich das, so. Das also Mausoleum in Heimhausen oder so. Genau, und da wird wahrscheinlich auch einer sein. Ach so, ja. Also diese Pokestops sind meistens an irgendwelchen, keine Ahnung, Figuren an Fassaden oder Brunnen oder irgendwelchen Landmarks halt. Genau. Aber ich wollte eigentlich gar nicht über Pokémon Go reden. Ich finde es so interessant, dass ich glaube, das ist so ein Spiel, das ist total gehypt und in zwei Wochen spielt es keiner mehr. Das könnte sein, ja. Aber was wolltest du denn reden über die virtuelle Realität an sich, oder? Nee, erstmal über das Bier, was wir hier trinken. Ach so. Der Kai muss es vorstellen. Ja, was trinken wir? Ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube, das haben wir schon mal getrunken. Also, nein. Entweder, aber vielleicht habe ich es getrunken, als ich noch in Limburg war. Und hast dabei einen Podcast aufgenommen, aber es war ein anderer. Nee, mit euch aufgenommen, aber ihr habt es nicht getrunken. Also, wir trinken von Firestone das Pale Ale 31 California Pale Ale. Ein Pale Ale, was man relativ gut hier in Deutschland bekommt, obwohl es aus den USA ist, weil es über Braufaktum vertrieben wird und das kriegst du ja mittlerweile. Dr. Edgar. Braufaktum gehört ja, hast du mittlerweile in vielen ausgewählten größeren Supermärkten drin, ob das ein Globus oder ein Tegut ist oder wo hast du das? Was ist denn Globus? Globus ist ein Supermarkt, den hast du eher so in Hessen und Nordrhein-Westfalen. Bist du sicher, dass das ein Supermarkt ist? Ja. Ich finde Globus wird. Das ist nicht der wie heißt der Schluckspecht? Nein. Nein, der Schluckspecht ist der, das ist der Local Supermarket, ja. Oder Local Getränkemarkt. Nee, und jetzt bin ich gerade überlegen, wo habe ich das denn gekauft? Ich finde Globus hört sich nach einer Firma an, die Weltherrschaft an. Das ist so. Nee, aber ich habe hier das gekauft. Wir waren jetzt kürzlich, waren wir am Wochenende hier in der Nähe beim Schlachthof gibt es das frische Paradies. Sagt euch das was? Mhm. Ja, das hängt ja jetzt mit dem Kastell, glaube ich, hängt das zusammen, oder? Kann sein, also ist so ein bisschen hier schickimicki hochpreisig, aber ich habe es, glaube ich, das letzte Mal schon erzählt, als wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ich bin dahin, weil mir der Martin hat das empfohlen gehabt. Er hat gesagt, du kriegst da wirklich extrem gutes Fleisch und extrem gut Fisch für okay Preis, ja. Das hat irgendwer, da war ich gerade dabei. Ja, das haben wir, beim Stammtisch drüber vielleicht gebrochen. Hast du es erzählt, dass es irgendwie, ja. Okay, und dann hatte ich da 2 Kilo Entrecote gekauft aus Argentinien, Kilopreis 33 Euro, was wirklich okay ist. Super, super gut. Und die haben eben auch Bier da gehabt. Und dann habe ich da von dem Firestone mal ein Sixpack mitgenommen. Und ich finde, das ist ein wirklich ordentliches Pale Ale und war so eins der ersten, die ich damals so getrunken habe. Und ich finde, es kann man schon trinken, ja. Auf alle Fälle ist hier drin, sehe ich hier, helles Malz der Sorte Maris Otter. Na dann. Das ist wie Maris Biber, oder? Die Mari. Ja, das ist unser erstes Bier, aber wir haben heute einige Episoden Bier und vielleicht noch einen Special Drink, ja. Gucken wir mal. Was heißt denn hier wahrscheinlich? Ja, den trinken wir schon noch, oder? Ja, das können wir schon mal hier sagen. Ja, spätestens nach Dienstschluss. Der Wassler hat Pimps mitgebracht. Da geht einiges. Ich meine, das ist ja hier mal die Premium-Mitgliedschaft, die du hier erworben hast. Ja. Ja, wir haben letztes Mal drüber geredet. Ja. Ich habe ja die Aktion daheim immer noch am Laufen. Umtrunk statt Umzug, alles muss rein. Und da ist halt gerade so eine Flasche Pimps, die ist, ich will nicht sagen vakant, weil die wäre sowieso weggegangen. Aber schadet ja auch nicht. Da kann die auch mal für einen guten Zweck. Das Einzige, genau. Bräuchte man eigentlich Eis dafür? Ja, denke schon. Kann man schon mit Eis machen. Guckst du mal, ob ich Eis gemacht habe. Ich glaube, ich habe noch ein bisschen Eis da. Gucken wir mal. Wir kratzen einfach was von den Kühlstäben. Ansonsten, ich hätte noch Ben & Jerry's Buttercup. Das stimmt auch super dazu. So eine, Kugel Eis rein. Vielleicht können wir hinten aus deiner Organspendebox auch so ein bisschen Trockeneis rausholen. Ja, genau. Dann wird es schon gehen, ja. Ja, Jens, was haben wir denn heute für Themen? Ja, willst du gleich loslegen? Aber wir können auch noch gerne. Du bist ja sozusagen unsere Überraschungsbox. Ich finde die Überraschungsbox ja mit Themen, ja. Soll ich mal ein Thema? Ja, fang mal. Werf einfach mal was in die Mitte und entweder wir schmeißen es weg oder. Nee, ich habe natürlich ein ganz plakatives Thema, was ja heute zu Ende geht. Das sind Olympische Spiele. Und ich will da auch gar nicht lang drüber diskutieren, aber ich hätte einfach mal gern von euch eine Meinung zu dem Ganzen, wie ihr das wahrgenommen habt, ob ihr das verfolgt habt, weil bei mir war es so, mir ging das am Anfang, die erste Woche habe ich fast überhaupt kein Olympia geschaut und dann war ich am vergangenen Wochenende, war ja der Montag hier ein Feiertag in Bayern und dann bin ich übers Wochenende zu meinen Eltern heimgefahren, weil meine Mutter noch Geburtstag hatte. Und wie das dann daheim ist, dann hast du nicht so viel zu tun, hast keine Verpflichtungen. Was machst du da? Mutter kocht, noch ein beim Papa ein bisschen mit beim Papa. Hast du mal Olympia gebildet? Da habe ich mich einfach mal schön bei Vater und Mutter auf die Couch gelegt und habe mal schön Olympia geschaut. Und irgendwie hat es mich dann doch nochmal gepackt. Und habe das dann jetzt doch nochmal mehr verfolgt, als ich es eigentlich gedacht hätte. Und fand es jetzt auch in Summe dann nochmal wieder ganz schön, so einige Sport anzuschauen, die man sonst nie sieht. Dressurreiten. Nee. Moderner Fünfkampf. Moderner Fünfkampf fand ich extrem spannend. Fand ich echt interessant. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel Bogenschießen abends verfolgt, hier als die Deutsche da die Silbermedaille gewonnen hat. Das fand ich extrem spannend. Und wollte einfach mal hören, habt ihr Olympia geschaut? Ging es euch am Arsch vorbei? Oder? Also ich war die erste Woche im Urlaub und da ohne Strom ist da sowieso überhaupt nichts mitgekriegt. Und zweite Woche, ja, ich muss ehrlich gesagt sagen, eigentlich hat es mich dieses Mal überhaupt nicht interessiert. Es ist auch bei mir bei Olympia so ein bisschen immer das Problem. Gäbe schon so ein paar, wie du sagst, so ausgefallene Sportarten, die ich so gerne einfach mal sehen. Also ich schaue unglaublich gerne, so Wasserspringen, total krass, ja. Oder so BMX-Wettkampf oder so hätte ich zum Beispiel auch gerne angeschaut. Ja, aber heute Mountainbike war heute Abend noch, Mountainbike-Rennen. Ja, cool. Und aber ich habe einfach schlicht und ergreifend auch jetzt in der ersten Woche, dann, wo ich aus dem Urlaub wieder da war, ist mein Kollege in Urlaub gegangen und dadurch hat sich einfach bei mir die Arbeitszeit dermaßen aufgeblasen, ja, dass ich auch abends, wenn ich die Chance gehabt hätte, einfach dann platt irgendwie ins Bett gefallen bin. Ja. Und außerdem habe ich ehrlich gesagt im Urlaub das Buch dann doch wieder als gangbares Medium zurückerobert und habe dann auch noch gelesen. Von daher war Olympia dieses Mal gar nicht bei mir dabei. Okay, Jens, bei dir? Also ich habe sehr, sehr, sehr, sehr wenig geschaut. Ich hatte es eigentlich auch nicht wirklich vor, habe es dann auch nicht, also keine Ahnung, ich habe jetzt nicht diesen Erweckungsmoment gehabt wie du, dass ich irgendwie so ein Binging dann irgendwie angefangen habe. Weil du bist ja jemand, wer hat denn jetzt hier sein Handy? Ich habe manchmal noch auf Flugmodus, dann ist wahrscheinlich der Bastel, ja. Mach mal das WLAN an. An. Ja. Ja, hat ja keinen WLAN-Code. Ja, du machst einfach auf Flugmodus, das ist am besten. Lass den Kai doch mal dein WLAN, ja, lass den Kai dich mal in sein WLAN rein. Dann stimm mal Flugmodus und dann passt das. Genau. Ja, ich, wie gesagt, also die Berichterstattung im Vorfeld und das alles, wie das so gelaufen ist, war ja auch alles nicht so einladend, dass man gesagt hat. Ja, und das war, ist es ja auch Zeitverschiebung. Ja, ja, das kommt noch hinzu. Ja. Aber du bist ja auch so jemand, der gerne Sport guckt. Ja? Genau, ich schaue gerne Sport. Und ich schaue vor allen Dingen auch gern so, sag ich mal, fernab des Mainstreams gern Sport. Ja, also ich hab ja echt eine große Abneigung gegen dieses Fußball-Overkill zurzeit. Mhm. Ja. Also so klassisches, was habe ich gesehen? Ich habe auch Bogenschießen gesehen. Boah, ich habe Dressurreiten gesehen, ich habe Springreiten gesehen. Ich habe Geländereiten gesehen. Und da bin ich auch ehrlich gesagt schon bei meiner Kritik. Ich verstehe immer nicht, hatte ich irgendwie persönliches Pech, dass ich immer reingeschalten habe, wenn diese Sportarten kamen, die mich persönlich überhaupt nicht interessiert haben, wo aber die Deutschen halt zufälligerweise gut drin sind. Mhm. Ja. Also nee, das ist natürlich Reiten. Die Sachen werden natürlich vornehmlich. Kanu, Kajak, tralala. Ja. Ganz ehrlich, das finde ich langweilig. Ja, aber du, das, der Punkt ist ja, glaube ich, und dann eher, wird das halt gezeigt, weil die Deutschen da gut sind. Und ja. Ich denke mir, ja, aber Leute, jetzt zeigt doch mal irgendwie, keine Ahnung. Habt ihr zum Beispiel was vom olympischen Volleyballturnier gesehen? Ja, vom olympischen Basketballturnier? Olympisches Basketball und olympisches Volleyball habe ich halt drittes Spiel im Platz 3 ins Finale gerade eben geguckt. Aber Frage 1 dazu, ist es nur in den Öffis so? Oder auch wenn du irgendwie, keine Ahnung, was gibt's denn da, Eurosport oder so schaust? Ich habe keine Ahnung, ob das da überhaupt läuft. Weil, also nee, bei Eurosport kommt kein Olympia, die haben keine Olympia. Keine Ahnung, ich bin da ein bisschen draus aus dem Thema. Früher haben die Olympia. Ja, aber mittlerweile zeigen, also ich habe noch nicht einmal ein Spiel, irgendwas da gesehen, ja. Ja, weil Snooker nicht also olympisch ist. Also ich hab dann oder Dartfall. Nee, nichts gegen Snooker. Ich habe nichts gegen Snooker gesagt. Ich finde, Snooker sollte olympisch werden. Ja, ich auch. Ja, absolut. In keiner anderen Sportart sind die Farben der Ringe wirklich auch so repräsentiert. Es ist auch wieder wahr, ja. Nee, also das hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen angecast. Und ich hab eigentlich zu zwei Zeiten immer geschaut. Entweder halt abends so, ich würde sagen, so kurz vor 9 bis, naja, je nachdem, wie lang es halt dann gezogen hat, wenn ich dann Dressurreiten geschaut habe, halt nur 10 Minuten lang, ja. Und wenn es halt dann mal irgendwie, keine Ahnung, was habe ich denn lang geschaut? Ah ja, Golfen, ja. Ich habe Frauengolf, habe ich, glaube ich, bestimmt eine Dreiviertelstunde geschaut. Okay. Also, ja, ich finde das schwierig irgendwie. Aber ich finde, es hat auch noch einen zweiten Aspekt. Also bei den Winterspielen ist mir das total krass aufgefallen in Sochi. Da habe ich immer das Gefühl gehabt, dass, sag jetzt mal so, Randsportarten natürlich, aber auch so Sachen, wo, sag jetzt mal, große, wahrscheinlich werbegeldgebende Nationen nicht beteiligt sind, dass die halt dann so vormittags um 9 oder so sind und dann eben, dann sind halt, keine Ahnung, irgendwie 8000 Meilen halb um die Erde Biathlon ist halt dann abends um 8 oder so. Ja, aber ich hatte wirklich immer, meine zweite Zeit war noch irgendwie immer Nachmittag, so von 1 bis 3. Ja, ich habe bei mir in der Arbeit einen Rechner mit einer TV-Karte drin und ja, natürlich lassen wir ARD und ZDF laufen, wenn Olympia ist. Das braucht man sich gar nichts vormachen. Da warst du das total schockiert. Da ist die Welt noch in Ordnung, ja. Ist ja nicht zu glauben. Aber nur auf meine Mutter gehört. Hättest du mal was Ordentliches gelernt. Ja, ja. Nein, und ganz ehrlich, von 1 bis 3, das kam auch der gleiche Scheiß. Was ist mit irgendwie hier Mountainbike, BMX Cross, you name it, ja? Was ist los mit diesem? Aber man muss natürlich schon auch sagen, wenn du dir jetzt zum Beispiel, wenn du nachts Schlafprobleme hast und du schaust dir da Synchronschwimmen an, dann ist das bedeutend entspannender und einschläfernder, als wie wenn du dir da jetzt zum Beispiel Mountainbiken anschaust. Oder irgendeinen Schießwettbewerb. Ja. Gestern Abend habe ich hier irgendwie rhythmische Sportgymnastik Team angeschaut. Ja. Mhm. Ich glaube, es heißt irgendwie anders. Okay. Also irgendwie hier keine Ahnung, die spanischen Mädchen sind da rumgehüpft und so. Das Lustige war, die Kommentatorin hat da echt Sachen gesehen, wo ich mir gedacht habe, hä, von was redet die? Und da das Risikoelement. Hä? Ja, ganz, ganz ohne. Die unterscheidet sich jetzt von dem, was die vorher gemacht haben, vom Risikoelement. Also ganz ehrlich, teilweise die Kommentatoren, das war echt unterirdisch. Habt ihr das mitgekriegt mit dem Typen bei diesen Geländereitern, bei diesem Vielseitigkeitsreiterin, die so abgekackt hat? Nee. Alter Schwede. Der hat die so in Grund und Boden kommentiert. Die Deutsche, irgendwie zwei Tage, zwei Tage später, die hat auch keine gute Leistung abgeliefert, aber ich habe mir, das habe ich zufälligerweise gesehen. Ja, da habe ich mir gedacht, was ist mit dem Typen los? Das kann er doch nicht bringen. Der kann doch nicht so da über so eine Sportlerin reden. Zwei Tage später war es irgendwie in den Zeitungen, bla bla bla, er entschuldigt sich und tralala. Und einen Tag später war, ja, sie nimmt die Entschuldigung nicht an. Aha. Ja, keine Ahnung. Das war so meine Olympia-Erfahrung dieses Jahr. Wie gesagt, haben die Amis das Basketballturnier gewonnen? Die spielen gerade. Die spielen gerade, oder? Die spielen gerade. Okay. Deutschland haben auf alle Fälle Fußball verloren. Finale jetzt gegen Brasilien. Ja, wobei, da muss ich ganz ehrlich sagen, also das habe ich ja irgendwie, also ich fand es zwar schade, dass sie verloren haben, aber das, also erstens haben die Frauen ja zum Glück gewonnen, ja. Und ausgleichende Gerechtigkeit? Nee, ich fand es halt einfach für die Nation irgendwie schon wichtig. Also die sind ja da abgegangen, wie die haben ja alle geheult, trotz und Wasser, ja, die Brasilianer, ja. Echt? Das war, glaube ich, gut für die brasilianische Seele, dass sie da zumindest mit der B11 dann da was geholt haben, ja. Ich glaube, für unseren Horsti war es auch vollkommen ausreichend. Dass der Silber geholt hat, ja. Ja, ich glaube, das war schon. Du bist Rubesch. Ja. Also hat schon das habe ich übrigens, früher habe ich mir da unglaublich schwer getan, mein Panini-Album 86, wo ich den Namen nur vom Lesen kannte, nie irgendwie ausgesprochen. Rubesch? Wie spricht man es denn? Okay. Ja. Habe ich schon mal erzählt, dass ich habe früher, als ich noch keinen Kontakt zu Englisch hatte, und da stand Gentleman, habe ich immer gedacht, das wäre ein Gentleman. Ein Gentleman. Schön. Ladies und Gentlemaner. Ich habe letztes Mal so ein Word-Porn-Dings gelesen, wo es irgendwie geheißen hat, also so in Übersetzung, urteile nicht über Leute, die Wörter falsch aussprechen, denn du kannst davon ausgehen, dass sie die vom Lesen kennen. Und das ist natürlich gar nicht so falsch. Aber um nochmal auf Olympia zurückzukommen, was mich zum Beispiel interessieren würde, wie kommen denn die Pferde nach Südamerika? Also nicht grundsätzlich, die haben auch Flieger, Pferde. Das ist Flieger. Schon, die fliegen darüber. Die werden geflogen. Ja, die werden geflogen. Okay. Ich habe mal einen Bericht drüber gesehen, irgendwie, glaube ich, für die. Das waren die Einhörner. Olympische Spiele in Sydney oder sowas, hatte ich da mal, glaube ich, eine Reportage gesehen. Die fahren, wenn dann nur die Männer betreuen. Die hatten doch betreue, da auch das, so, die haben doch dann ewig lange Quarantänezeit. Ja. Po, gell? Ja. Also gerade Australien war das. Also Australien, ja. Also das war schon, die fliegen da schon rüber geflogen. Ja. Da wird der australische Breitmaulfrosch nicht ausstirbt. Mhm. So. Also Warte zu Olympia hat uns alle nur so bedingt gepackt. Ja, aber warum ist es so? Also hat euch, die Frage, die ich mir dazu dann natürlich schon stelle, hat euch da im Vorhinein diese ganze russische Doping-Geschichte und hin und her, hat euch das irgendwie dann in irgendeiner Art und Weise davon abgehalten oder hat es überhaupt keinen Einfluss gehabt oder ist das im Prinzip sowieso jedem so klar wie die rollende Apotheke oder? Also bei mir war es, glaube ich, so eine Mischung aus zu wenig Zeit, um es wirklich zu verfolgen. Das war in London, habe ich auch nicht so richtig viel verfolgt und dann aber auch wirklich, dass das halt im Vorfeld echt so extrem schlecht geredet wurde alles, ja. Also es war ja nicht nur das mit den russischen Dopern, sondern auch, dass da ja eine extrem große Aversion bei der Bevölkerung da war gegen die Olympischen Spiele und dass man dann eigentlich noch im Hinterkopf hatte, was da eigentlich auch schon für ein Scheiß gelaufen ist bei der Weltmeisterschaft, was da an Geld verplempert wurde, was dann in Infrastruktur investiert wurde oder in Infrastruktur in Anführungszeichen, in Stadien, die nicht mehr genutzt werden und so weiter. Und das finde ich halt dann schon schwierig, ja. Und dass sich dann da halt Einzelne so extrem dran bereichern und ja, also irgendwie, ich finde halt, irgendwie ein dritte Weltland, was irgendwo Brasilien bis zu einem gewissen Grad immer noch ist, müssen die sich sowas leisten, ja. Also ich kann zwar verstehen, als aufstrebende Nation, diese über viele Jahre waren. Jetzt momentan geht es mir extrem schlecht. Hast du natürlich irgendwie das Bestreben, auch jemand zu sein in der Welt und so ein bisschen. Die sind wir wieder wer. Ja, nee, aber so. Wir werden respektiert für unsere Stärke. Ich finde, die Olympischen Spiele können nach Nordkorea. Die haben das Geld. Da müssen die bloß die Bevölkerung ein bisschen auspressen. Ja, das, ich finde das halt einfach gut. Aber diese Theorie würde halt ja dafür sprechen, dass du eigentlich nur noch Olympische Spiele oder sportliche Großveranstaltungen wie Fußball, Weltmeisterschaften so, eigentlich nur noch in Nationen machst, denen es halt ja, aber schau mal, schau mal die Realität an. Wie ist es denn, keine Ahnung, du hast von mir aus, du hast Russland und dann hast du irgendwie, keine Ahnung, Aserbaidschan, die sich da drum bewerben und dann hast du, China bewirbt sich ja immer einfach mal prophylaktisch und dann hast du vielleicht noch so. Jetzt ist Tokio, das finde ich, da bin ich mal gespannt. Irgendwelche Saudi-Staaten, die, sag jetzt mal, nach westlichem Empfinden, manchmal zumindest menschenrechtstechnisch auch, eher in der Grauzone sind, was uns natürlich nicht daran hindert, den Waffen zu verkaufen, aber das sind natürlich im Großen und Ganzen, ich will jetzt nicht das Wort Schurkenstaaten in den Mund nehmen, weil. Du könntest aber The Axis of Evil sagen. Ja. Nee, weil ganz so ist es natürlich, ist es nicht, wenn man weiß, was da am anderen Ende der Skala noch ist, aber trotzdem, sag jetzt mal, das, was nach unserem Dafürhalten so, sag jetzt mal, die gesamtmenschlichen Grundwerte repräsentierende Staaten sind, da ist die halt gefühlt bewerben die sich gar nicht mehr so unbedingt um Weltmeisterschaften oder. Nee, weil auch da eine Abneigung in der Bevölkerung da ist. Du musst dir das ja nur anschauen, was ist jetzt hier passiert bei den letzten Spielbewerbungen mit Bewerbungen in München oder Hamburg. Das war einfach von vornherein, hat halt einfach da zum Scheitern verurteilt. Die Bevölkerung gesagt, okay, ihr könnt's uns mal, ja. Was ich schon schade finde, also ich weiß gar nicht, habt ihr als München sich beworben, habt ihr abgestimmt? Mhm. Und habt wahrscheinlich dagegen gestimmt, oder? Mhm, ich war dafür. Du hast dagegen gestimmt, hast du mir damals gesagt gehabt, glaube ich, oder? Ich kann mich da nicht mehr dran erinnern, aber ich habe garantiert dagegen gestimmt. Ja, ja. Ein Teil dieser Antwort würde sie verunsichern. Nee, aber du hast doch bestimmt dagegen gestimmt, ja? Ja, natürlich. Aus Prinzip. Einfach nur dagegen. Nee, naja, ich meine, es gibt ja schon einen Grund, warum sich kein westliches zivilisatorisch sage ich mal, weit entwickeltes Land mehr wirklich dafür bewirbt, ja, weil einfach es eine kritische Öffentlichkeit gibt, die einfach letzten Endes dafür sorgt, dass solche Bewerbungen nicht mehr erfolgreich sind. Ja, aber was kritisierte die kritische Öffentlichkeit? Ist es, gerade bei den Winterspielen von München und so, ist es der Umweltaspekt, den die kritisieren? Ist es der Dopingaspekt, den die alles kritisieren? Ist es die ist es die Geldmacherei des IOC? Ist es, genau, ja, letzten Endes ist es alles, glaube ich, ja. Das ja, aber, also ich finde halt einfach der Und alles berechtigt, wie ich finde, ja. Also diese also ich meine, guck, kannst du dich noch an die WM 2006 erinnern, ja, wo man dann irgendwie in eine Bannmeile von, ich weiß nicht, 2 oder 3 Kilometern. Das war alles sauber. Um ein Stadion herum nicht mehr irgendwie lokales Bier ausschenken durfte, weil irgendwie Budweiser da irgendwie die Rechte für den Bierausschank gekauft hat. Also. Naja, gut, aber du musst natürlich vielleicht auch sehen, was wäre denn jetzt die Kehrseite der Medaille? Du hast halt da große Sponsorengelder dahinter hängen, wenn du diese Weltmeisterschaft willst, bei dir im Land willst und du nimmst diese Sponsorengelder nicht mit rein, dann die Kosten werden ja deswegen nicht zwangsläufig weniger. Ja, aber die müssen ja irgendwo landen. Also das finde ich ja auch okay alles, ja. Also da hätte ich jetzt gar nicht so den Schmerz mit, nur ist es ja so, dass dann diese Sponsorengelder ja nicht an die jeweiligen Veranstalter fließen, sondern die Sponsorengelder gehen dann an IOC oder an die FIFA, ja. Ja. Also das ist halt, dass okay, du halt, dass du halt als Stadt oder als Land enorme Aufwendungen hast und eigentlich da keinen Rückfluss hast. Und also das ist das für mich der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist einfach, ich fände es eigentlich schon schön, wieder mal eine Olympiade in Deutschland zu haben, weil ich finde halt einfach, momentan ist es halt alles sehr, sehr negativ besetzt, aber wenn das mal wieder ein bisschen positiveres Image bekommen würde, wenn du dir mal überlegst, so Olympische Spiele 72 in München, die haben ja der Stadt schon viel gebracht. Also guck dir den Olympiapark an, guck dir die U-Bahn an, etc. Also das ist was hat uns das IOC je gebracht? Ja. Romani ite ad domum. Ja, aber jetzt mal ohne Flachs, oder? Also das war ja jetzt nicht alles schlechter, was da entstanden ist während den Olympischen Spielen. Da profitiert die Stadt heute noch von. Ne? Nein, aber das ist halt genau der Unterschied, ja, zwischen einem, zwischen den Spielen 1972, die definitiv, wo noch nicht so viel Geld in, ja, in, im, Spiel, im war. Spiel war, ja, oder zumindest nicht bekannt ist. Du weißt es ja nie, ja. Aber ich meine, mittlerweile hast du das halt einfach ist alles so offengelegt. Ja. Es ist brutal kommerzialisiert. Letzten Endes können sich, ich weiß nicht, bei der WM war das doch wirklich so, da konnte sich, da kam niemand ins Stadion rein, ja. So, das war irgendwie eine komische Zulosungsding. Ja, das ist alles total entrückt. Und ja, aber du musst natürlich, das ist letzten Endes für mich auch der Grund, warum dieser Funke nicht mehr zündet in mir, ja. Aber bezüglich da manchen Punkten ist es natürlich schon auch ein bisschen globaler insofern geworden, dass du 72 halt einfach nicht die gleiche Art von Möglichkeit gehabt hast, Tickets im großen Stil einfach. Ja, natürlich. Auf dem Schwarzmarkt weiter zu klicken. Und zwar für relativ wenig Aufwand. Ja, das hast du halt jetzt halt irgendwie übers Internet. Also müssen sie sich da irgendwas einfallen lassen. Weil natürlich auch, ehrlich gesagt, ganz klar, kein Mensch irgendwie Verständnis dafür hat, dass die Tickets für, was weiß ich, 100 Euro verkaufen und dann landen die auf dem Schwarzmarkt und dann verdient Person X, die überhaupt nichts mit der ganzen Gaudi zu tun hat, 300-400 Euro dann. Das macht keinen Sinn. Ja, wobei sie das ja schon wieder einschränken, indem sie halt die Tickets personalisieren oder so nicht verkaufen kannst. Ja? Das ist ja genau das, was ich sage. Da müssen sie sich ja was überlegen. Und das war eben, das war 72, wenn du halt Tickets übrig gehabt hast, hast du eine Möglichkeit gehabt, du stellst dich vor das Stadion oder du schreibst eine Anzeige in der Zeitung. Und alles beides ist nicht im großen Stil kommerziell irgendwie durchführbar. Ja. Ja, der Punkt für mich ist halt da auch noch mit den Tickets, das war ja jetzt auch in Brasilien echt enttäuschend. Die Stadien waren ja fast immer leer, ja. Gut, klar, die Bevölkerung kann sich wahrscheinlich die Tickets einfach nicht leisten und dann hast du auch immer diesen Aspekt, gibt halt Unmengen an, an Sponsorentickets, die dann nicht genutzt werden, ja. Und das finde ich dann halt extrem schade, dass dann so eine Veranstaltung dann von der Bevölkerung halt überhaupt nicht angenommen wurde, ja. Oder nicht genutzt werden konnte, weil es zu teuer ist und sich der durchschnittliche Bewohner von Rio de Janeiro sich das überhaupt nicht leisten kann. Ja, nicht leisten kann ist die eine Sache und auf der anderen Seite wahrscheinlich auch bedeutend bewegendere Probleme und Sorgen gehabt hat, gerade wenn da die Favelas geräumt werden oder sonst irgendwas, als wie, dass er jetzt da zu den Spielen hingeht. Ja. Genau. Gut, Männers, was wollten wir trinken? Noch eine Runde Bier oder was machen wir jetzt? Jo. Ja, lass uns noch ein Bier trinken. Ein August oder was trinken wir? Ja. Ja. So schlafe ich weg vorher. Bastel, du hast Urlaub gemacht. Ich habe Urlaub gemacht, ja. Ich habe Urlaub gemacht, wie ich schon lange keinen Urlaub mehr gemacht habe. Auf Balkonien? Nee, nicht auf Balkonien, in Staatlien. also ich muss die Vorgeschichte kurz dazu schicken. Wir standen vor dem gleichen Problem, wie eigentlich alle Eltern stehen, nämlich, dass einfach im Sommer 4 Wochen lang der Kindergarten und die Krippe zu hat. Ja. Und wir hatten aber zusätzlich das Problem, dass meine Frau in einer Branche arbeitet, wo zu der Zeit quasi Hochzeit ist und die hat einfach der Urlaubssperre. Mhm. Und kann da keinen Urlaub nehmen. Und infolgedessen kam richtig in Anführungszeichen wegfahren, kam eigentlich nicht in Frage. Und wir haben überlegt, was machen wir, bleiben einfach so daheim. Und jetzt haben meine Eltern aber so ein Grundstück mit so einem Stadel drauf und wir haben dann einfach gesagt, okay, wir stellen unseren Wohnwagen dahin, bleiben die 2 Wochen im Wohnwagen und die Elli fährt halt jeden Tag quasi morgens, fährt die zu meinen Eltern, die wohnen da ein paar Minuten davon weg, fährt hin, setzt sich da rein mit ihrem Rechner, hängt sich ins WLAN und arbeitet halt Homeoffice, quasi je nachdem, wie lang es halt geht oder braucht und je nachdem auch, was ich halt mit den Kindern irgendwie mache. Und dann kommt sie halt Mittag oder Nachmittag oder je nachdem, kommt sie halt wieder. Und ich habe halt in der Zwischenzeit mit den Kindern Unternehmungen gemacht oder, also wir haben, keine Ahnung, angefangen von, dass wir, danke, dass wir Besucherhügel vom Flughafen waren, oder wir haben einen Sandkasten dann gebaut und haben dafür aber eben im Quetschwerk Sand holen müssen, und die Kinder total begeistert, wenn da der riesen Radlader kommt und dir so eine Schaufel Sand auf den Anhänger schmeißt, oder. Ist ja auch total geil, ja. Ist ja auch wirklich total geil, oder. Hey, du bist mal Bagger gefahren, gell? Ja, ich erzähl gleich mal eine Geschichte dazu, aber lass erstmal den Wassel. Und aber unabhängig von den Sachen, die wir wirklich so aktiv, also keine Ahnung, dass wir am See waren, oder auch, wir waren auch bloß beim Ikea und haben eigentlich nichts gebraucht. Ich habe bloß für meine Mama was abholen müssen. Und dann gab es ein paar Hotdogs. Und die Hotdogs hat es gar nicht gegeben, aber wenn du mal beim Ikea effektiv nichts brauchst, und ich bin dann oben einfach locker durchgegangen und hab fürs Haus irgendwie mal geschaut, was haben die denn auch an Kinderzimmermöbeln etc. etc. Und die Kinder, die sind durch die Gänge gefetzt, die haben eine riesen Gaudi gehabt. Und das war zum Beispiel auch ganz locker. Und es war aber unabhängig davon, waren da natürlich auch dann am Stadel selber irgendwie, ich sag jetzt mal, so ein bisschen, dass wir Freizeitprogramm irgendwie gemacht haben. Ich habe so angefangen, dass ich aus der Arbeit so Dosen mitgenommen habe. Wir haben halt Dosenwerfen gemacht, wie gesagt, den Sandkasten gebaut, aber dann halt auch Lagerfeuer gemacht. Aha. Und das ist natürlich für die Kleinen, das ist so ein totales Highlight. Also geht schon damit an, dass wenn der Vater Holz hackt, ja, so, und hier die Axt schwingt und den Lumberjack. Die Kinder, also wo ich eben gesagt habe, da stehen bleiben, ihr kommt erst, wenn ich sage, komm. Und davor rührt sich da keiner weg. Dann sind sie da alle beide gestanden, haben sich ehrfürchtig. Haben sich so an den Händen gefasst und so mit so halb offenem Mund immer geschaut, bis ich dann halt ein paar Keile gespalten habe. Ich gesagt, okay, ihr könnt einsammeln. Dann sind sie gekommen, haben das Holz gesammelt, ganz stolz zum Lagerfeuer rübergetragen. Und dann halt den Großen habe ich dann halt auch Lagerfeuer anzünden lassen. Halt so, also ich habe dann schon ein paar so Grillanzünder unten rein, damit halt auch gleich was losgeht, aber ihm dann halt so ein brennendes Holzstäckchen da in die Hand gegeben, und da musste ich ihn halt und dann so zünden, und dann geht der gleich das Feuer runter. Oh. Das ist ein Riesenhighlight für die Kinder. Und okay, das ist auch cool, ja. Ja, also, und es ist halt vor allem, man muss dazu wissen, wir haben da keinen Strom, wir haben kein warmes Wasser. Und wir haben auch keine Sanitäranlagen. In dem Sinn, wir sind halt, sag ich jetzt mal, wir sind zu meinen Eltern dann für die intensiveren Geschichten heimgefahren und zum Duschen und so. Aber ansonsten, wenn du mal 2 Wochen lang wirklich komplett ohne Strom bist, wir haben den Kühlschrank, den haben wir über Gas betrieben im Wohnwagen, das war jetzt kein Problem. Handy war auch. Ja, Handy halt, das hast du so schon mal über die Autobatterie. Ja. Aber ansonsten, wenn du halt wirklich so komplett eigentlich den ganzen Tag ohne Strom bist, sag mal, haben wir nicht irgendwie mal bei einer WM einen Generator gekauft? Ja. Was ist aus dem Ding geworden? Nein, nicht gekauft. Das geliehen. Ach, den hatten wir geliehen. Geliehen, aber der steht auch im Stall draußen, aber den kann ich ja nicht die ganze Zeit, den müsste ich ja auch nachts irgendwie laufen lassen. Klar, das ist vollkommen unsinnig. Und es ist auch einfach, laut, oder? Ja, auch das. Ja, vielleicht ist es auch einfach Teil des ganzen Dings, ohne durchzuziehen. Weil wenn du wirklich ohne Strom bist, dein Leben verlangsamt sich. De facto einfach dadurch, dass du hast abends kein Licht. Wenn es finster ist, ist es finster. Du hast dann zwar schon vielleicht die Stirnlampe, wo du dann irgendwie noch irgendwie ein bisschen liest, aber wenn es rundrum stockfinster ist und du sitzt mit deiner kleinen Funzel da spätestens nach einer Viertelstunde, Bist du auch müde, und dann schläfst du halt um 9:30 oder was, und dein Leben wird einfach auch, du machst auch den ganzen Tag, du hast keine Musik irgendwie am Laufen oder keine Nachrichten irgendwie oder sonst was, sondern du lebst halt echt so ein bisschen, das ist so wirklich so ein bisschen Hippie-Style, du lebst auch in den Tag rein, und das Leben wird einfach richtig langsam, und zwar auf eine echt angenehme Art und Weise langsam, weil die Kinder spielen dann irgendwas vor sich hin, pritscheln dann mit dem Wasser oder sonst was, und du sitzt halt einfach da in der Sonne und schaust ihnen zu, und das ist halt irgendwie echt easy. Also wir haben auch den Wohnwagen jetzt noch draußen stehen lassen bis 11. September, da sind es noch 2 Wochenenden, wo wir dann auch draußen sein werden. Und es war wirklich so, ich habe gesagt, das machen wir nächstes Jahr auf jeden Fall wieder. Also wir stehen wieder vor dem gleichen Problem mit dem Arbeiten im Sommer. Das ist die jährliche Urlaubssperre hat. Und ja. Okay. Das ist schon cool, ja? Ja. Das habt ihr jetzt in Summe 4 Wochen lang gemacht? Nein. Zwei, oder? 2 Wochen. Und dann habe ich auch wieder arbeiten müssen, und dann hat die Elli gesagt, also wenn ich dann auch, wieder untertags zum Arbeiten gehe, dann muss sie das auch anders strukturieren. Ja. Dann arbeitet sie 2 Tage voll und tut die Kinder zu ihren Eltern zum Beispiel und 2 Tage arbeitet sie dafür gar nicht und hat die Kinder dann komplett bei sich daheim. Und dann will sie das auch irgendwie anders machen, dann bei sich daheim, oder bei sich daheim, sag ich mal, bei uns daheim. Und das war dann auch okay damit. Also ich hätte es auch, für mich wäre es wurscht gewesen vom Arbeitsweg her. Ja. Aber ja, und ganz krasser Nebeneffekt ist, wo wir zum Beispiel, wo wir Stammtisch hatten und ich bin dann mal wieder mit der S-Bahn nach Unterschleißheim rausgefahren, habe ich dann auf einmal in der S-Bahn in der Nacht, habe ich dann 2, 3 Leute aus Unterschleißheim getroffen. Das passiert mir in der U-Bahn nie, dass ich beim Heimfahren irgendwie einen treffe, den ich kenne. Okay. Äußerst ungewöhnlich, aber dann fährst du einmal mit der S-Bahn nach Unterschleißheim raus und da sind natürlich lauter Leute da in dieser S-Bahn drin. Die auch eine Stadt gefeiert haben, ja? Ja, die halt unterwegs waren und keine Ahnung, die kennst du dann irgendwie. Oder ich war beim Eisessen da in der Allee, nicht Alleestraße, wie heißt sie denn da? Beim Cellini. Doch, Alice. Das heißt doch Alice. Ich bin schon so weit raus. Und auf einmal stehen auch 3 bekannte Paare, stehen auch da, die auch da gerade zum Eisessen gegangen sind. Was passiert da halt bei in München tritt dann auch nicht. Das ist für mich, wenn ich das höre, das ist für mich der totale Horror. Echt? Ja. Wieso nicht, weil ich die Leute nicht mag, sondern weil ich mir einfach überlege, okay, du bist irgendwie, keine Ahnung, an 3 Tagen irgendwie nur Unterschleißheim unterwegs und dann 2 von diesen 3 Tagen triffst du Leute. Irgendwie Leute, die du seit Jahrzehnten nicht mehr gesehen hast. Das ist doch sau cool eigentlich. Ja, natürlich ist es sau cool, aber wenn ich mir vorstelle, dass mir das sozusagen immer passieren würde, ja, dass wenn ich vor die Tür gehe und sich halt in der örtlichen Eisdiele die, keine Ahnung, 20- bis 50-Jährigen treffen, das hat irgendwie so ein bisschen, kriegt da ein bisschen Ausschlag. Naja, das habe ich jetzt, also ich habe, also erstens habe ich es nicht negativ empfunden, aber ich habe schon auch... Ja, natürlich, weil du jetzt von außen kommst. Ich hätte es auch, das wäre auch nicht der Aspekt, den ich sonst irgendwie negativ empfinden würde, aber ich habe schon auch in diesen 2 Wochen gerade nochmal, weil wir eben nicht in Unterschleißheim bauen, sondern bewusst uns für München entschieden, ich habe das schon auch nochmal reflektiert und Revue passieren lassen, diese ganze Entscheidung, wie sie getroffen worden ist, und bin eigentlich selber zu dem Schluss trotz allem gekommen, ist richtig gemacht zu haben, aber nicht unter dem Aspekt, den du jetzt hast, dass ich keinen Bock drauf hätte, dauernd Leute zu treffen, die ich kenne, sondern eher unter dem Aspekt, dass vielleicht außer der Eisdiele einfach sonst nichts los ist da dort, gefühlt. Ja, klar. Also ja. Das ist für mich halt ein ganz anderer Punkt irgendwie. Ja. Ja. Also positives Fazit des Urlaubs. Wenn jetzt deine Eltern nicht vor Ort wären. Ja. Ja, also du sozusagen nicht die Möglichkeit hast zu duschen mal eben nach 3 Minuten Autofahrt, sondern irgendwie, keine Ahnung. Was. Also duschen ist noch das geringere Problem. Lass mich mal so sagen. Das sagt er im Radio, der Mann. Das ist ja nicht zu glauben. Ich habe es dem Jens letztes Mal gesagt über die Beziehungsoffenbarung. Wenn du einfach sagst, untertags einfach sagst, du, ich muss mal kurz zu meinen Eltern fahren, ja, ist relativ klar, was du dort tust. Ja? Ja. Das hast du halt in einem normalen Beziehungsalltag, machst du das eigentlich so nicht. Ja. Aber du wolltest auf einen Punkt irgendwie hinaus. Wenn ich das... Wenn du jetzt dann, also wenn du jetzt sozusagen diese Annehmlichkeit der Eltern oder der Sanitär- und Infrastruktur, die du hast nutzen können, nicht hättest, würdest du es dann auch machen? Naja, wahrscheinlich würde man sich dann irgendwie was anderes organisieren. Ja, genau. Dann gehst du irgendwie zum Seewirt an den See oder so. Entweder dieses oder du baust eine Gartendusche, indem du dir eine schwarze Wanne aufs Dach stellst, die du aufheizen kannst, und du baust dir irgendwo einen Donnerbalken also du würdest dir das anders lösen. Und um deine Frage zu beantworten, ja, ich würde es trotzdem tun. Ja. Es klingt doch echt cool. Also es ist ärgert mich ein bisschen, dass wir nicht rausgekommen sind. Ja, kommt das nächste Mal und plan das nächste Mal an, dass du gleich irgendwie von mir aus für 2 Tage oder was kommst und ein Zelt aufbaust, oder es ist wirklich... Dann komme ich mit meinem Winnebago. Es entschleunigt unglaublich. Ich hätte es nicht gedacht. Glaube ich. Das ist eigentlich tatsächlich der interessanteste Aspekt für mich daran, ja. Also dieses... Würdest du jetzt sagen, dass du dadurch Zeit gewonnen hast? Also... Ja. Oder ist, also ist es wirklich Zeit gewinnen oder ist es Bewusstsein gewinnen oder ist es eine Mischung aus allem oder? Es ist, was es vor allem ist, ist, ich kann es nicht mit einem Wort plakativ festmachen, aber es ist einfach durch den Aspekt, dass du den ganzen Tag aktiv mit deinen Kindern zusammen bist, ja, von in der Früh bis abends und auch mit denen wirklich richtig, nennen wir es mal, Abenteuer erlebst. Das sind natürlich nicht die großen Abenteuer der Welt, aber für die Kleinen sind es natürlich schon Abenteuer. Das geht von, auch von so Sachen wie, dass wir am ersten Tag, da waren Nacktschnecken und die Kinder alle beide total hysterisch Nacktschnecken. Und dann haben wir uns langsam an die Nacktschnecken gewohnt und zum Schluss war das überhaupt kein Thema mehr. Und das sind so gemeinsame Erlebnisse, die dich so auch so ein Stück weit mit deinen Kindern nochmal irgendwie zusammenschmeißt. Und dass du halt einfach, bei uns ist halt das Problem ein Stück weit, dass die Kinder relativ Mama fixiert sind und dass du einfach in diesen zwei Wochen merkst, wie diese, wie sich diese Fixation auflöst. Ja. Und die auf einmal nicht die Mama muss alles machen, sondern der Papa, Papa auch. Der Papa darf auch, sondern der Papa Vater, muss. Vater, sitzt hier mal die Nacktschnecke. Genau. Und und allein das ist ein unglaublicher und auch in keinster Art und Weise weder monetär noch zeitlich messbarer Zugewinn. Ja. Und ich glaube halt einfach, dieser Aspekt, jetzt unabhängig davon, ob du das jetzt, also was du jetzt gerade sagst mit Kindern und so weiter, aber ich glaube einfach, dieses wirklich mal ohne Strom sein und so weiter, das wird einem wirklich gut tun, weil, also man merkt das ja, also ich merke das an mir, ich habe ständig irgendwas in der Hand, also irgendwie ein iPad oder ein Telefon oder sonst irgendwas, du bist ja ständig irgendwie nur am Konsumieren, ja, und das geht ja dann so ein bisschen da verloren, ja, und das ist, glaube ich, ganz gut, dass du mal nicht so diese permanente Beschallung hast, sondern einfach, du wirst wahrscheinlich auch mal ein paar Bücher gelesen haben, nehme ich mal an, kam dazu, oder? Also ein paar Bücher ist jetzt mit Kindern schwer übernehmen, ja, aber ich habe immerhin, ich habe mal ein ganzes Buch gelesen, was de facto einfach schon genauso viel ist, wie ich in den letzten 8 Monaten davor insgesamt gemacht habe. Ja. Und ich habe im Gegensatz zu früher, was heißt mal, vor den Kindern, also bevor ich Kinder hatte, habe ich im Jahr irgendwas zwischen 40 und 60 Büchern gelesen. Ja, okay. Und das ist einfach, das ist beim ersten Kind schon ungefähr auf die Hälfte runtergegangen, beim zweiten dann einfach de facto auf so gut wie null. Und das ist auch das, was ich vorher kurz gemeint habe, dass ich jetzt halt, für die zweite Hälfte Olympia, dass ich jetzt auch das Medium-Buch nochmal ein Stück für mich wieder zurück gewonnen habe, dass ich einfach im Urlaub jetzt wirklich abends auch zum Lesen ein bisschen gekommen bin und dass ich auch jetzt die Woche über das wirklich insofern, dass ich halt abends einfach auch gar nicht, die Woche gar nicht intensiv Nachrichten oder so gelesen habe, sondern dann wirklich abends auch Buch gelesen habe, wenn ich die Woche überhaupt noch irgendwie mal ein bisschen fit war. Aber also es ist, ich gerade wirklich durch diese Entschleunigung das, so ein bisschen. Ja, nee, Entschleunigung auf der einen Seite, aber auch durch dieses, also ich denke, es gibt schon einen großen Punkt des Internet-Prokrastinierens. Und sobald du dein, mit dem Smartphone ist das, finde ich, noch viel schlimmer geworden, sobald du das mal irgendwie anhast und, keine Ahnung, dann liest du irgendwie von mir, liest du Spiegel Online und dann schaust du zur Süddeutschen rüber und dann liest du da noch 2, 3 Artikel und dann schaust du bei Facebook und dann haben dann noch 2, 3 Leute irgendeinen Link gepostet, wo du dann doch reinschaust und dann hier und da und überhaupt und auf einmal sind 2, 3 Stunden sind weg und du hast effektiv nichts gemacht. Ja, für mich ist das Thema, dass ich merke, dass ich überhaupt nicht mehr diese Aufmerksamkeitsspanne habe. Also ich meine, weiß, ich bin so oft das Konsumieren so von Häppchen mittlerweile so runter. Ja. Also ich habe schon echt Probleme irgendwie bei Netflix mir eine Folge von irgendwas anzuschauen. Das ist schon, ja, das ist total hart, ja. Ich bin mittlerweile echt so auf diesem YouTube-Clip-Niveau 10 Minuten, das ist aber auch dann schon was, dann das ist halt echt heftig, ja. Und bei Spiegel Online gibt es jetzt unten drunter immer die Kurzzusammenfassung. Aber ich habe das Internet ausgelesen. Ja. Nee, aber das ist echt schlimm, ja. Also, dass du das merkst, dass du echt einfach so mal wieder so einen ganzen Film am Stück schauen oder sowas, habe ich echt Mühe mit. Und irgendwie deshalb so ein Urlaub, wo du dann auch mal konsequent wieder ein Buch liest und so weiter, das ist echt schon viel wert, ja. Also ich zum Beispiel, ich höre relativ viel Bücher, einfach so beim Laufen und wenn ich irgendwie mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin, aber habe jetzt, als wir auf Sardinien waren, da die eine Woche, da habe ich auch 3 Bücher in der Woche gelesen. Das war halt einfach auch, da hatten wir zwar Strom und so, aber das war auch so eine Woche, da ist so gar nichts passiert. Da bist du morgens aufgestanden, bisschen Sport gemacht, dann um 11 das erste Bier aufgemacht, in die Hängematte gelegt und ein bisschen Buch gelesen und dann gut gekocht und einfach mal so tief entspannt. Das ist dieses Entschleunigen, ja. Also ich mag zwar total gerne so aktiven Urlaub, wo du irgendwie ein Programm hast und sowas, aber mal so ein Urlaub, wo du einfach gar nichts machst, das ist halt einfach auch richtig viel wert, ja. Ich glaube schon, dass allgemein diese eigentlich überall vorhandene und konsumierbare Information, dass das schon auch dazu beiträgt, dass dein Leben in irgendeiner Art und Weise, du hast halt immer das Gefühl, okay, hier erwartet eine Nachricht auf mich, die jetzt ja gerade unglaublich wichtig ist. Ja, ja. Und wenn du einfach von außen aus irgendeinem, wie auch immer gearteten Grund, weil du kein Netz hast oder sonst irgendwas, einfach dazu gezwungen bist, das abzuschalten, dann ist es vielleicht einen Tag noch komisch und zwei Tage noch so ein bisschen, aber spätestens ab dem dritten Tag läuft der Laden dann für dich selber auch. Und dann machst du halt andere Sachen. Also wir haben zum Beispiel, wir haben 2-3 Mal eben Lagerfeuer gemacht und der Tino war eben auch da ein paar Mal oder beim Lagerfeuer halt, ich glaube, der war sogar jedes Mal da. Und dann sitzt du halt dann abends einfach am Lagerfeuer und ratscht halt einfach nur miteinander, ohne dass du jetzt irgendwie da auf ein Kommunikationsmittel oder sonst was zurückgreifst. Und die Gespräche sind langsamer, aber es ist halt irgendwie, also ich will nicht mal sagen, dass sie intensiver sind, aber sie sind bewusster zumindest. Ja, weil du nicht ständig diese Ablenkung hast. Also sonst hast du ja immer, das musst du ja nur mal beobachten bei uns beim Stammtisch oder sowas, irgendjemand hat immer sein blödes Smartphone in der Hand, ja. Das finde ich, also das, was deshalb mache ich halt ganz gerne ja auch diese Hüttentouren, wo du dann halt mehrere Tage hintereinander in den Bergen unterwegs bist, wo du dann halt auch überhaupt keinen Empfang hast und wo du dann einfach abends auf die Hütte kommst, du bist körperlich gut verausgabt, trinkst noch 2-3 Weißbier und legst dich dann halt ins Bett. Das ist halt nicht so, da kannst du halt nicht so viel jetzt irgendwie noch Bücher nebenbei lesen oder sowas, aber du kommst halt einfach auch während so einem Tag, wo du null irgendwie irgendwelchen Medien ausgesetzt bist, total gut runter. Ja, also oft langt's ja auch schon, wenn du irgendwie dann, keine Ahnung, also so blöd romantisch, wie sich das anhört, aber wenn du dann vor der Hütte draußen sitzt und einfach dein Weißbierchen trinkst und dann einfach bloß in das dunkle Bergpanorama reinschaust und einfach mal nichts tust. Ja. Also in bester Loriot-Manier einfach mal nichts tun. Der kam heute Mittag, kam Ödipussy. Ja, okay. Ja, ich finde, Jens wäre das nix. Nee, doch, das ist schon was. Also, was ich halt vielleicht in einem kleineren Ausmaß, aber was ich tatsächlich auch merke, ist, wenn ich zum Beispiel bei meinen Eltern bin, ja, so die wohnen ja da brutal auf dem Land. Mhm. Also, da ist einfach nichts. Und da passiert auch den ganzen Tag nichts. Und ich merke schon, dass man da plötzlich für viele Sachen, für die ich in der Stadt, in meinem normalen Alltag keine Zeit habe, sich da wieder einfach die Zeit nehme, ja. So, keine Ahnung, so kann man halt mal eine halbe Stunde irgendwie mit den Nachbarn reden oder mal in Ruhe abspülen oder mal ein Buch lesen, ja. Und man hat dann doch, ist irgendwie doch noch was vom Tag vorhanden, wenn man sich dem widmet. Das ist für mich immer so ein bisschen die Erkenntnis daraus, ja. Das ist einfach dieses, das ist, glaube ich, schon eine große Differenz zwischen der Schnelligkeit meines Alltags gibt und der Schnelligkeit oder der Schnelligkeit in der Stadt und der Schnelligkeit am Land. Aber verstehen deine Eltern dich dann? Also verstehen deine, also aufgrund dieser, deine Eltern sind wahrscheinlich auch schon in Rente, gehe ich jetzt mal davon aus. Genau. Ja. Das heißt, die sind Rentner auf dem Land, wo nichts passiert im eigentlichen Sinne, sagen wir mal so. Ja. Und du bist jetzt aber Arbeitnehmer mit Freundeskreis und Hobbys, wo dauernd irgendwas passiert und 2 Kinder. Mhm. Also recht viel unterschiedlicher könnten zumindest innerhalb von Deutschland die Leben kaum sein. Ja. Könnt ihr über die gleichen Themen sprechen und könnt ihr über die gleichen Themen auch auf die gleiche Art und Weise sprechen? Weil ich kann das mit meinen Eltern nicht mehr. Nee, überhaupt nicht. gar nicht. Ja. Es gibt, unsere Lebensrealitäten überschneiden sich so gut wie gar nicht mehr. Ja. Ja, nur noch über gemeinsame Bekanntschaften, die wir haben. Traurig, oder? Manchmal. Ja, natürlich ist es traurig, wenn du irgendwie mit den Menschen, die dich großgezogen haben, keine Realität mehr teilst. Aber auf der anderen Seite, mein Gott, das sind halt, weißt du, das ist halt einfach alt gegen jung. Ja. Ja, aber ich, da gibt's halt einfach 30 Jahre dazwischen. Ja, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das, ich meine, man kann das natürlich immer schwer beurteilen, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das, dieser Unterschied noch nie so groß war in der Menschheitsgeschichte, wie er es jetzt ist. Zwischen den Generationen. Das glaube ich nicht, Wastel. Also stell dir mal vor, du wärst irgendwie Punk in den frühen 80ern gewesen. Ja, im Moment, das ist vielleicht schon noch ein bisschen ein Stück weiter gefasst, als wie jetzt halt nur im neuen Jahrtausend. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du vor 100 Jahren, dass die Realitäten sich so groß unterschieden haben. Boah. Das weiß ich nicht, aber da gab es auch noch nicht so ausdifferenzierte. Aber bleiben wir nochmal da bei den frühen 80ern, wo du jetzt gesagt hast. Also zum Beispiel meine Eltern, die vornehmlich in den 70ern und 80ern und vielleicht auch noch Anfang der 90er gearbeitet haben, die haben einfach für heutige Arbeitsalltagsrealitäten nicht bloß kein Verständnis, sondern die begreifen es auch nicht. Also so Tatsachen, dass du irgendwie. Also meinem Vater ist das nicht mehr beizubringen, dass ich eben nicht wenn ich um 7 Uhr morgens anfange, dass ich nicht Punkt 15.30 Uhr nachmittags, dass mir alles aus der Hand fallen kann und ich daheim gehen kann. Das ist nicht vermittelbar. Ich hab's mit mehreren Erklärungsansätzen versucht und es. Was hat dein Vater beruflich gemacht? Der hat quasi als so Industrieelektroniker. Aha. Irgendwo gearbeitet in so einem Hausbetrieb oder ist der rausgefahren? Nee, der war fest angestellter in der Firma dort und die haben halt, sagen wir sich, gelötet, geschweißt, Schaltschränke gezeichnet, gebaut, ja. etc. Klassischer Festangestellter in der Industrie, aber nicht gewerkschaftlich organisiert, also nicht eher selber. Ich denke schon, dass die Metall- und Elektrobranche auch damals gewerkschaftlich da schon mitgefunkt hat, aber ja nicht selber gewerkschaftlich irgendwie organisiert. Und Überstunden und noch dazu unbezahlte Überstunden sind einfach, das geht am Erkenntnishorizont meiner Eltern vorbei. Das ist irgendwie, sagen sie, das ich weiß es gar nicht. Also das ist, verstehen deine Motivation nicht, warum du es machst. So weit sind wir noch gar nicht. Die verstehen überhaupt nicht, wie das überhaupt sei. Also sie verstehen, verstehen nicht, warum's ich mache. Das ist der eine Punkt, aber sie verstehen auch gar nicht, wie das sein kann. Wie das überhaupt sein kann. Wie das, und da muss man doch sofort irgendwie rechtlich einschreiten oder sonst irgendwas. Und ich sag, so einfach ist es doch nicht. Also wir leben doch nicht mehr in so einer monodirektionalen Welt. Also das ist doch irgendwie, ich muss doch verschiedene Aspekte in diesem Gesamtding sie irgendwie da im Auge behalten. Ja. Und von daher hätte mich das jetzt, also, aber du hast mir die Frage damit eigentlich beantwortet. Also es wird da wahrscheinlich gut in deinem Job, also unbezahlte Überstunden gibt es ja nicht. Also Fernsehen während der Arbeit. Und du meinst Überstunden gibt's nicht. Ja. Nee, das ist tatsächlich lustig, ja. Also ja, da musst du aber sagen, dein Papa hat ja vorher selbst entsprechend viel rangeklotzt, ja. Also das ist ja eine ganz andere Ausgangsbasis von der Diskussion her, oder? Ja, mein Vater war später auch selbstständig. Also daran, das bedürfte jetzt nicht der Punkt sein. Aber für einen Angestellten ist es halt für die einfach unbegreiflich. Für mich auch. nein, überhaupt nicht. Quatsch. Nein. Welches Fass mache ich jetzt auf? Ich finde es schwierig, ja, weil weil sich meines Erachtens ändert sich halt irgendwie alle Facetten des Lebens, ja. Und es ist nicht nur Arbeit, es ist nicht nur irgendwie Privatleben, es ist nicht nur die Diskrepanz zwischen Stadt und Land, es ist nicht nur der Altersunterschied oder die unterschiedliche Definition oder Rollenverteilung, ja, innerhalb von Paarbeziehungen, Familien. Es ist einfach, und ich glaube, das hat sich nicht geändert, ja. Egal, ob du jetzt im Jahr 1890 schaust, 1950 oder 2015, nee, 16 haben wir, ne? Mhm. Wenn du halt einfach Die Zuständigkeiten einer Paarbeziehung haben sich seit 1890 nicht geändert, also da bin ich nicht 100%. Nein, also ich meine sozusagen die Relation zwischen den Alten und den Jungen. Oder? Ach so. Also wenn ich mich jetzt noch zu den Jungen zählen darf, ja? Selbstverständlich. Nein, das ist natürlich Schwachsinn, ja? Wenn ich hatte jetzt irgendwie drei Wochen lang hatte ich so ein Trainee bei uns in der Firma. Ja, den ich da so ein bisschen in unsere Abteilung einführen durfte und ein Projekt mit dem machen konnte und so. Der ist irgendwie, wie alt ist der? 24 Jahre jung. Mhm. Das ist schon, also diese 11 Jahre Altersunterschied, die sind schon enorm, ja. Merkst du die? Und wenn ja, die Frage ist ja, ob er die merkt. Also ich merke die natürlich. Die Frage ist ja, wie er die sozusagen wahrnimmt, ja. Mhm. Also ich merke die. Ja, schon allein, dass der mir jedes Pokémon auswendig sagen konnte. Und zwar nicht, weil er Pokémon Go spielt, sondern weil er die Serie als Kind gesehen hat. Nein, ich meine, das ist halt ganz normal, ja. Und wenn es dann auch noch so ist, dass du irgendwie zu dem progressiven Jungen und deine Eltern zu den konservativen Alten gehören, ist dieser Clash halt noch viel, viel krasser. Ja, aber du bist ja. Das ist ja eine andere Art von progressiv, wenn ich jetzt die Punks aus den 80ern wieder da zu Hilfe nehmen darf, die du vorher eingeführt hast, bist du auf eine andere Art und Weise progressiv, als es jetzt der Punk an sich war. Weil du bist ja, sag ich jetzt mal, technisch fortschrittlich, aber die Punks, die waren jetzt meines Erachtens nicht in der Art und Weise technisch fortschrittlich, dass du da einfach so eine riesen Gap aufziehen könntest. Nein, schau mal. Das glaube ich ist nicht der Punkt. Ich glaube, das Problem ist gar nicht die Art, also das Kapitel sozusagen, in das du reingehst. Ja, natürlich ist ein Punk irgendwie extremer und vielleicht auf einem anderen Gebiet irgendwie progressiv oder weniger progressiv oder mehr politisch interessiert oder weniger politisch interessiert, sondern einfach dieses. Schau mal, wir sind eine der ersten Generationen, wo wir uns eigentlich nicht mehr von unseren Eltern abgrenzen konnten, durch irgendwie irgendwas krasser zu machen, ja? Weil unsere Eltern waren im Zweifelsfall, wenn sie progressiv waren, schon die Hippies, haben schon irgendwie Drogen genommen, lange Haare gehabt. Neokons könntest du wieder eine werden. Richtig, genau, du könntest Neokon werden. Aber ich als Neokon kann mich nicht zu meinen Eltern abgrenzen. Ja, du müsstest halt natürlich Punk werden. Ja, aber nein, worauf ich hinaus will, ist, dass sozusagen die Generation unserer Eltern, die waren schon diversifiziert, ja, die waren schon differenziert. Da gab es eben schon die Popper, die Punks, die Goths, die Waves, die, keine Ahnung, ja, also schon so kleinteilig, schon so granular letzten Endes. Ja, ist aber davor auch schon, sag jetzt mal, das Bildungsbürgertum und die Arbeiterklasse und die Bauern. Ja, aber da gab es halt irgendwie 3, 4, 5 große Strömungen und nicht 50. Dieses Anderssein hat sich einfach in den 60er, 70er Jahren schon so etabliert gehabt, dass du einfach, wenn du im Jahr 1981, wie ich jetzt geboren bist, konntest du nicht mehr wirklich etwas total Schockierendes machen, um dich von deinen Eltern zu distanzieren. Ja, aber das mit den vielen Strömungen, ich weiß nicht, ob das 100%, ich glaube, das ist eher dem Aspekt geschuldet, dass du da die Abgrenzung der anderen von einer anderen Gruppe de facto als Alleinstellungsmerkmal für dich selber siehst und dadurch musst du zwangsläufig eine Abgrenzung haben und sei sie noch so klein. Aber du hast trotzdem, wenn du die Abgrenzung auf, sag jetzt mal, auf liberal, auf konservativ, auf progressiv und auf aggressiv vielleicht irgendwie zurückführen würdest, dann hätte. New Hools. Ja, genau. Die neuen konservativ-liberalen Hooligans. Kommunisten-Nazi. Dann bist du auch wieder bei so ganz. Und eigentlich, ich meine, niemand ist 1850 hergegangen und hat Bevölkerungsgruppen nach der Musik, die sie hören, unterschieden. Was vornehmlich damit zu tun gehabt hat, dass es halt einfach nur gleich klassische Musik was und Volksmusik gegeben hat. Nee, aber. Hör auf mit diesem Lärm. Der pfeift jetzt immer Melodien. Ich weiß nicht, wo der Junge die her hat. Was soll nur aus dem Jungen werden? Ich glaube, der ist schon vom Teufel besessen. Mhm. Das ist irgendwie schwierig. Seit ich die Antriebsschlaufe von meinem Plattenspieler einmal in der 8 gelegt habe und ihn jetzt anders laufen lasse, hat sich mein Leben auch verändert. Rippchen mit Kraut, Stich in die Braut. Was ist das denn? Badesalz. Ach so. Blutdurst. Blutwurst. Kenn ich nicht. Nee. Zeig ich dir mal gelegen. Lass dir mal vom Hessen was zeigen. Das ist Klassiker. Der kann was, ja. Bin ja schon froh. Egal, lassen wir das. Warte mal, ich muss mir hier mal einen Marker setzen. Jetzt sind wir wieder vom Stock zum Stöckchen gekommen. Vom Urlaub auf Stadlanien zu Generationenkonflikt. Ja. Aber du hast den gar nicht, weil du verstehst dich gut mit deinen Eltern. Ja. Ich möchte aber einwerfen, dass das auch nochmal zwei unterschiedliche Dinge sind. Man kann sich ja trotzdem gut mit seinen Eltern verstehen, aber einfach nicht auf einer Wellenlänge liegen. Dem man einfach gewisse Themenbereiche einfach gar nicht anschneidet. Ja, klar. Die Vermeidungstaktik, das geht richtig, schon auch. Ja. Entschuldige. Nee, alles gut. Nee, so Diskussionen habe ich irgendwie mit meinen Eltern gar nicht, ja. Also meine Mutter meint natürlich auch, du arbeitest so viel jung und das ist doch nicht gesund und so, warum machst du das denn? Aber die würde jetzt nie sagen, ja, kann ich nicht verstehen oder das halt mach, was du meinst, ja. Mhm. Also was ich schon interessant... Jeder Eck ist anders. Aber was ich schon interessant in diesem Zusammenhang finde, ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Omas zum Beispiel mit 91 und 93 Jahren... Die leben beide noch, ja? Ja. Krass. Ein bedeutend größeres Verständnis dafür haben, dass man viel arbeiten muss, als es meine Eltern haben. Ja, weil die schon einfach noch in der Generation... die haben halt auch... Einfach, die haben aber noch angeklotzt, ja. Die hatten halt keine 35 Stunden Gewerkschaftswoche, sondern die hatten halt, was weiß ich, 60 Stunden noch unbezahlt. Naja. Weiß ich jetzt nicht, ob man 91- und 93-jähriges Gedankengut als, weiß ich nicht, Input für eine Diskussion verwenden kann. Wieso nicht? Weiß ich, ich kann es ehrlich gesagt nicht ernst nehmen, wenn mir eine 90-jährige Frau irgendwas über die Welt erzählen will, weil ehrlich gesagt lebt die seit 30 Jahren nicht mehr in der Welt, in der ich lebe. Aber die hat eine andere Perspektive auf Dinge. Sie kann dir an vielen Punkten, glaube ich, sag jetzt mal, Erkenntnisse schenken, die du erst in 30 Jahren erhalten wirst. Ja, das ist schon richtig, aber... Wird dir nichts über die Geschwindigkeit der heutigen Welt und warum das gut oder schlecht oder sonst was ist, zumindest nicht auf die gleiche Art und Weise, wie du es wahrscheinlich als Input verdauen könntest, erzählen können. Also ich habe da diese Diskussion hatte ich, oder keine Diskussion, ja, ich habe mich, weiß ich gar nicht, mit wem ich mich darüber unterhalten habe, ich fand das extrem schade, dass meine Großeltern... oder meine Opas schon beide sehr, also der eine ist gestorben, bevor ich überhaupt auf die Welt kam und der andere ist gestorben, als ich 6 war und ich habe mit denen nie dann die Chance gehabt, mal so über über den Krieg oder sowas zu sprechen, also gab es halt einfach nicht. Und mit meiner anderen Oma habe ich da nie drüber gesprochen und so. Und ich finde halt einfach so, das ist halt schade, dass du irgendwie so da nicht die Chance hattest, da mal wirklich so Perspektiven so aus einem anderen, also mit einem anderen Blickwinkel so erklärt zu bekommen, ja, oder dass das mal, ich habe jetzt wieder, ich habe so ein Hörbuch jetzt gehört, da ging es auch um zwei Frauen, Zweiter Weltkrieg und so weiter. Und da habe ich auch wieder gedacht, was das für eine harte Zeit war. Und mich hätte es einfach mal interessiert, wie haben das damals meine Großeltern wirklich wahrgenommen und so mal so eine Einordnung von Dingen zu bekommen, ja. Und so, so jetzt, wenn du jetzt, unterhältst du dich noch regelmäßig dann mit deinen Omas? Ja, ja, klar. Ja. Und die sind auch fit beide, also geistig. Die sind beide fit, also das. Und was sind denn so die typischen Themen, über die ihr da redet? Ach, das ist, das kommt halt drauf an, wie intensiv die Gesprächsrunde wird. Manchmal ist es halt einfach, sind's relativ starke Banalitäten, dass sie irgendwie fragen, keine Ahnung, wie geht's mit den Kindern und wie dieses und wie jenes. Und manchmal kommt dann irgendwie so ein, je nachdem, wie das Gespräch irgendwie läuft, manchmal kommt dann so ein Dings durch, wo sie dann irgendwie, ja, keine Ahnung, man sagt immer so banal, so von früher erzählt, aber wo sie dann halt aus ihrem eigenen Leben irgendwie so Sachen erzählt, die mal schön, mal traurig, aber die dich auf alle Fälle, die sie über die Banalität hinaus zu einem Menschen werden lassen, der einfach mal de facto wirklich was zu erzählen hat. Weil oft sind es natürlich so, da bin ich schon auch ein Stück weit beim Jens vielleicht auch, dass du halt so bis zu einem gewissen Punkt sind es oft wahrscheinlich relativ langweilige Gespräche, weil du halt im Prinzip so Alltagsgeschichten irgendwie das x-te Mal wiederkaust und erzählst ihnen halt, was ist mit den Kindern, was ist mit dem Hausbau oder sonst was. Und wirklich interessant wird es halt wirklich an dem Punkt, wo es darüber hinausgeht. Ja. Dazu musst du dir aber auch diese Zeit nehmen, weil das ist auch noch eine ganz andere, die sind es auch nicht gewohnt, auf eine in Kurzfassung interessante Punkte irgendwie unterzubringen, sondern das musst ihnen Zeit lassen und du musst dir die Zeit auch nehmen. Und das und mit Zeit nehmen sprechen wir da von Stunden, nicht irgendwie von 20 Minuten, sondern wir sprechen da von mehreren Stunden. Ja. Entschuldige. Also ich hatte das. Ja, aber ganz kurz, das, und wenn du dann die Zeit nimmst und dann drüber sprichst, dann reden wir dann über, erzählen die dann aus der Vergangenheit oder ja, das sind halt dann, weiß ich nicht, jetzt, je nachdem, worum es halt geht, aber das sind halt so, keine Ahnung, wie war ihre Arbeitssituation früher, wenn es ums Arbeiten gegangen ist, das kommt mal so, oder wie war es zu der Zeit, wo sie meinen Opa kennengelernt haben, oder wie war es, wie der Opa im Krieg war, oder keine Ahnung, oder je nachdem, das ist ja dann auch relativ beliebig steuerbar. Sobald du mal an diesem Punkt bist, dass jemand in der, ja, ich will da nicht unbedingt das sagen, Nostalgie schwelgen, weil es sind nicht immer schöne Dinge. Ja, ja, eben. Aber sobald du mal an diesem Intensivierungspunkt bist, kommen da auch sehr interessante Sachen zutage. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass meine Omas da auch mehr erzählen könnten oder noch aus einer Generation sind, wo du echt mehr und intensivere Dinge auch erzählen kannst, als es vielleicht irgendwie, ich meine, ja, die haben ja viel mehr erlebt. Wenn du moderate Eltern irgendwie gehabt hast, die keine Hippies waren und keine drogenfreie Liebe-Erfahrungen und Woodstock und Kommunen und etc. haben, dann können deine Omas wahrscheinlich interessantere Dinge über das Leben erzählen, als deine Eltern erzählen. Ja, ja. Absolut. Und wir haben meinen, also erst haben wir es meinen Omas geschenkt und dann haben wir es später dann auch unseren jeweiligen, ich glaube bloß den Müttern, ich weiß gar nicht, was den Vätern auch geschenkt haben, aber das ist so eine Buchreihe oder Buchserie, die heißt Oma, erzähl doch mal. Und da ist quasi schon strukturiert ein Stück weit, sind da Fragen vorgegeben. So Interviews, ne? Ja, wie habt ihr euch gedatet, sag ich jetzt mal, oder wie waren die ersten Treffen miteinander, oder wie war es in der Schule, wie ist Wissen vermittelt worden, oder wie haben die Klassen ausgeschaut, oder dieses oder jenes, wie war, keine Ahnung, wie hat man von mir aus eben, sagen wir mal, zur damaligen Zeit, wie hat man miteinander kommuniziert, oder wie wie war es, wochenlang auf einen Brief, auf eine Antwort zu warten oder etc. etc. Und das ist da halt, das sind halt alles Sachen, die sind sehr interessant, aber ich würde mir persönlich auch, wenn ich ein blankes Buch habe, sehr schwer, einfach so, von daher ist das anhand gewisser Fragekategorien, Alltag, Arbeit, Liebe, Persönliches etc., ist das so ein Stück weit vorgegeben und hat da so Fragen dazu. Und ich glaube, meine Omas, die sind da sehr eifrig dabei, das auszufüllen. Mhm. Und der Sinn und Zweck des Ganzen ist, du verschenkst es und wenn es voll ist, schenken sie es dir eigentlich wieder zurück. Ja, ja, ja. Und dann, ich will nicht sagen, dass du dann das Leben dieser Person in Gänze irgendwie vor dir hast, aber du hast so ein bisschen was konserviert. Ja. Ja. Und das ist, also ich finde das einen sehr schönen Aspekt. Ja, ja, man nimmt sich eigentlich zu wenig Zeit, um da wirklich auch, sich wirklich mal mit den Omas zu unterhalten, ja. Ich glaube wirklich, dass es ein großer Verlust für die Gesellschaft ist, sag jetzt mal, vielleicht nicht unbedingt das Wissen der Alten. Das Wissen der Alten in gewissen handwerklichen Berufen sehe ich noch ein, aber die Erfahrung der Alten, die einfach gesellschaftlich zu ignorieren, das glaube ich, dass uns das langfristig ein ziemlicher Verlust sein wird. Und es ist aber meines Erachtens, also gefühlt, bist du, wenn du das Alter verschiebt sich natürlich nach hinten, aber zurzeit, wenn du jenseits der 55 bist, bist du einfach so ein Stück weit auf dem alten Teil abgeschoben. Mhm. Und das, ich weiß nicht, ob das uns langfristig gut tun wird. Ja, also der wird immer jung bleiben. Das ist nein, natürlich nicht. Und ich finde es natürlich auch Merkst du nicht an dir selber, wie du älter und konservativer geworden bist im Gegensatz zu früher? Nee, bei mir ist es ja genau andersrum. Ich habe ja Jens wird ja weniger konservativ. War ja mal ich werde ja immer jünger. Ja. Ich werde ja immer jünger und ein liberaler. Alter Sozi, oh Gott. Nee, ist wirklich so, ja. Ich habe den Konservatismus von meinen Eltern übernommen. Und je älter ich werde, desto bewusster werde ich mir dessen und versuche, den abzustreifen. Mhm. Und dummerweise erst irgendwie seit vielleicht 10 Jahren oder so. Also ich habe das relativ spät gecheckt. Ja, oder du machst es immerhin schon seit 10 Jahren. Man wird immer im Leben irgendwas finden, wo man sagt, das hätte man eigentlich schon viel früher machen sollen. Ja, klar, natürlich, ja. Aber wenn es halt so grundlegende Einstellungen sind, also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich mich so ein bisschen unwohl fühle in meiner Haut. Ja, weil ich einfach gerne progressiver, liberaler, offener wäre, als ich sozialisiert wurde. Aber hat das nicht bis zum gewissen, also ich habe noch nie irgendjemanden kennengelernt, der gesagt hätte, er wäre gern konservativer, als er es ist. Also wohingegen es, glaube ich, viele Leute gibt, die in vielerlei Hinsicht gerne bedeutend liberaler, offener und toleranter wären. Glaubst du das wirklich? Ja. Ich hab diese Woche erst mit 2 Freunden geredet, die haben mir erzählt, wie entspannt es doch ist, Unkraut zu jäten im eigenen Garten. Habe ich gesagt, ich finde das schön, dass euch das entspannt, aber allein diese Vorstellung und meine gedankliche Reaktion darauf zeigt mir, dass ich niemals einen eigenen Garten haben sollte, weil das einfach schon per se Vorstellungen sind, die in mir einen Abwehrreflex auslösen. Also ein eigener Garten heißt ja noch nicht zwangsläufig, dass du da auch Unkraut jäten musst. Du kannst ihn ja auch einfach zu deiner Festival-Schlammpiste für die Kinder machen. Natürlich, aber das ist Mindset. Ja, ja, aber das ist trotzdem, das ist ein anderer Punkt, als ich gerade gemeint habe. Die sind halt konservativer geworden. Das ist aber was anderes, als wie, dass irgendjemand sagt, also ich bin total liberal und aufgeschlossen. Ach so, okay, und ja, ich weiß, was du meinst, ja, okay. Haben eine offene Beziehung. Ganz ehrlich, es gibt doch schon Leute, die sagen, so, also jetzt bin ich dann Mitte 30, jetzt kriege ich Kinder, jetzt wird es mal Zeit, dass ich mir ein bisschen auf den Boden der Tatsache zurückkomme. Ja, das ist Ja komm, das ist nur ein bisschen anders ausgedrückt. Nee, ist es meines Erachtens nicht. Das ist nämlich, das ist etwas, wo ich sage, dafür würde es jetzt langsam Zeit werden, aber das ist nicht zwangsläufig das, wo ich sagen würde, also ich bin jetzt mit meiner liberalen Lebenseinstellung gerade so überhaupt nicht zufrieden. Ich habe irgendwie das Gefühl, also etwas mehr Konservatismus würde mir viel besser stehen. Etwas mehr Engstirnigkeit, ja. Etwas mehr boniert. Du, ganz ehrlich, wenn ich mit... Dieses Bourgeoise, ich kann irgendwie nicht damit. Du, Wastel, können wir einfach Deal machen, ja? Wenn ich mit 65 Jahren auf einem Hoverboard stehen sollte, ja? Weil das halt die coolen 25-Jährigen machen. Kannst du mich da einfach runtertreten? Ja, das würde ich machen. Danke. Wie war dieses Ding, wenn du jung bist und kein Linker, dann hast du kein Herz. Und wenn du alt bist und immer noch Linker, dann hast du kein Hirn. Ja. Irgendwie so. Ja. Ich glaube wirklich, da ist... Ja, aber schau mal, genau das ist der Punkt, ja. Ich war eben jung und war kein Linker. Habe ich kein Herz, verdammte Hacke. Jetzt werde ich alt und bin Linker und habe kein Hirn. Ja, also irgendwie... Das ist doch scheiße. Jetzt mal auf deine Mutter gehört. Erst auf die Mutter hören und dann nicht auf die Mutter hören. Das ist das Rezept. Ja, aber das ist doch scheiße, oder? Was, ich habe jetzt gerade den Wahl-O-Mat in Berlin gemacht und habe mich dadurch wieder selbst bestätigt gefühlt. Oh Gott. Es kommt immer eine Partei raus, die ich de facto so nicht wählen werde, aber die eigentlich von der ganzen Geschichte her wahrscheinlich volle Kanne einfach passen würde. Die da wäre, die Linke? Nee, es kommt bei mir immer die ÖDP raus. Das ist also quasi grün-konservativ. Ja. Und, ich aber wobei Grün ja selber schon relativ konservativ mittlerweile schon, ist. Ja, aber die CSU der Grünen, ja. Es gibt da gibt grundsätzlich sowieso bei vielen Parteien einfach mal so volle Granate Ausschlusskriterien. Wenn dieses Kriterium nicht erfüllt ist, kann ich die gleich sowieso irgendwo anders hinlegen. Und das ohne mich jetzt hat komplett mit dem Wahlprogramm der ÖDP befasst zu haben, aber habe ich irgendwie das Gefühl, dass da zumindest dass da eine gewisse homoliberale Einstellung nicht zu 100% repräsentiert ist. Und von daher ist das für mich einfach ein volles Ausschlusskriterium, auch wenn ich wahrscheinlich in 80% aller anderen Punkte da dazu passen würde. Und deswegen werde ich mich da trotzdem parteipolitisch für was anderes entscheiden kann müssen. Kann ich beruhigen. Ich habe mal bei einer Europawahl habe ich mal die ÖDP gewählt. Mhm. Das war aber zu deiner konservativen Zeit. Was war da los? Ist die FDP nicht angetreten, oder? Nee. Das war tatsächlich kurz nachdem ich mir geschworen habe, dass ich nie wieder die FDP wähle. Und ich glaube, da gab es die Piraten noch nicht so richtig. Mm. Und dann wollte ich eigentlich die Grünen wählen und dann habe ich auch mal tatsächlich so ein Wahl-O-Mat gemacht und dann kam die ÖDP raus. Da habe ich mir gedacht, oh, wenn mir diese Website sagt, ich soll das machen, dann mache ich das halt. Moment, du liest wieder den Untertitel. Es steht explizit drauf, es ist keine Wahlempfehlung. Ja, das steht heute vielleicht drauf. Ach. Früher war das sozusagen eine Verpflichtung, die man eingegangen ist, wenn man auf... Wir haben mal eine Wahlparty gemacht, das war witzig. Und zwar hatten wir auf einem Rechner den Wahl-O-Maten drauf und die Leute, wir hatten zwei Urnen dort stehen, alles anonym und du musstest den Wahl-O-Maten machen okay. Und das Ergebnis vom Wahl-O-Maten in die eine Urne werfen und das, was du wirklich wählst, in die andere Urne werfen. Wie viele Leute wart ihr? Ach, ich glaube, wir waren so um die 40, 50 Leute. Also okay. Es war noch nicht wirklich repräsentativ, aber es war zumindest sehr aussagekräftig und ja. Das sind aber... Du hattest echt zwischen Wahl-O-Mat und was du wirklich wählst, waren zumindest in der Abfolge waren starke Differenzen vorhanden. Wir hatten keine so Ausreißer, dass du irgendwie gesagt hast, auf einmal waren da, das war zu der Zeit, da hat's Linke versus NPD. Ja, da war die Linke noch kein Thema und da war die NPD auch noch kein Thema. Da hat's noch irgendwie die DVU oder die Republikaner oder so gegeben und dafür aber die Rosa Liste am anderen Ende oder sowas. Aber trotzdem war da wirklich zwischen, ich sag jetzt mal, dass du da hattest, laut Wahl-O-Mat sollten 60% die SPD wählen und 30% die CSU und 10% die FDP und dann, oder umgekehrt. Was, 60% CSU, 30% ja, genau. FDP und irgendwie 10% so. SPD. Ja. So, also, ja klar, tatsächlich, genau so ist das. Und ich hätte schon mal Bock, das auch heute nochmal wieder zu machen. Aber was, jetzt mal ganz ehrlich, das ist eine total interessante, anekdotische Darlegung dieses Zusammenhangs, den du wirklich immer erkennen kannst, ja, dass die Leute entgegen ihrer eigentlichen Einstellung und entgegen ihrer Interessen wählen und zwar aus sozusagen einem aus einer Fehlinterpretation der eigenen Situation und der eigenen Möglichkeit. Ja, einem falschen Zugehörigkeitsgefühl. Ja, ja, also, genau. Dass du einfach sagst, ja, pff, und auch, mir geht's doch ganz gut, dann würde ich von die CDU, weil oder ein Fehl, ist, ja. Und ein, oder ich glaube, dass bei ganz vielen Leuten auch ein fehlendes Annehmen der Selbsterkenntnis seiner selbst vorhanden ist. Dass du vielleicht schon erkennst, wie du bist, aber das, und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir vorher schon waren, dass das nicht dem entspricht, wie du denkst, dass du sein solltest, und von daher wählst du was, was eigentlich gar nicht zu dir passt. Ja, oder das nicht deine Interessen vertritt eigentlich, eine Partei. Wie wichtig ist für euch die Meinung anderer in eurem Verhalten? Bei der Wahl? Und nein, grundsätzlich. Und ich meine jetzt nicht explizit, sondern implizit. Ich merke immer wieder, mir wird immer von ganz vielen Leuten gesagt, ach du, Jens, du bist so ein... Also bei dir würde ich sagen, dir ist es total wurscht. Genau, du bist so... Aber tief in dir glaube ich, dass es dir überhaupt nicht selbstbewusster Scheiß, was die anderen Leute sagen, Typ. Ja? Und ich merke aber immer wieder... Dass dir das gar nicht wurscht ist, ja. Nee, und zwar eben nicht so explizit, sondern wie ich viele Sachen mache, um besonders oder um eine bestimmte Wirkung zu haben auf andere Leute. Mhm. Ja, wie sich plötzlich aber meine Gedanken sind, ändern. Oder? Ich kann das nicht normativ so sagen. Nein, ja? Ich meine, du machst nicht bestimmte Sachen, um anderen Leuten zu gefallen, sondern du machst bestimmte Dinge, um anderen Leuten bewusst vor den Kanzler. Nein, überhaupt nicht. Also doch nicht so. Nein, so nein, es ist, natürlich, ich habe schon so ein Provokationsding in mir, aber. Würde ich auch sagen, ja. Ja? Nein, aber ich mache das auch, also es geht aber auch in die andere Richtung und zwar ganz extrem in die andere Richtung, ja. Dass ja, aber welche Leute, also. Keine Ahnung, ja. Ist das im Arbeitsumfeld oder ist das? Ja, aber es immer, ist. Überall. Lass es was ganz Banales aber, sein, ja. Aber die Frage, läufst du durch die Stadt und spielst Pokémon Go? Und sagst, ey, ich kenne die ganzen Leute um mich herum nicht. Fuck it, ja. Ich spiele jetzt hier Pokémon Go und das hat niemanden zu interessieren. Und was die Leute denken, ist mir scheißegal. Ja. Eigentlich sollte es doch so laufen. Ja. Ja. Ja, ja, mache ich aber nicht. Warum mache ich das nicht? Also keine Ahnung. Wildfremde Leute schaffen es, mich zu irritieren, sodass ich das, was ich gerne machen würde, nicht mache. Ist es immer so oder ist es nur bei manchen Dingen so? Also bei mir ist es so, dass ich bei jetzt so Pokémon, gut, das wäre mir wirklich so, würde ich hier mit der Antenne rumgehen. Aber bei anderen, wenn meine Kinder im Supermarkt brüllen und toben, dann ist es mir nicht so egal, wie es mir jetzt beim Pokémon spielen. Lustigerweise wäre mir das wiederum egal. Nee, das wäre mir irgendwie... Nee, aber du weißt was, also das ist, ich finde das immer wieder krass, ja. Ja, aber da kann sich, glaube ich, also ich kann mich da auch überhaupt nicht von frei machen. Ja? Also ich bin auch jemand, der da total drauf achtet, was andere Leute über einen denken. Und ich glaube, also da musst du schon, also entweder musst du extrem gefestigt sein und dann schlägt das Ganze auch schnell wieder in so einen Autismus um. Weißt du, also ich glaube halt einfach, wenn dir das komplett egal ist, dann bist du ja auch einfach überhaupt nicht mehr auf Input von außen empfänglich. Dann natürlich, sagst du, dann fehlt dir irgendwie die Empathie, ja, so, dann merkst du nicht, wie awkward diese Situationen sind, die du andere Leute. Weil die gibt es ja auch solche Leute, ja. Und das natürlich, ist dann auch wieder so krass. Gar keine Frage. Also aber, das ist halt so ein schmaler Grat irgendwie, finde ich. Aber einfach diese, also, es ist komisch, dass ich in diesem Podcast das jetzt so öffentlich mache, aber. Lass die Hosen runter. Kannst du ja nachher noch schneiden. Podcasten, ja. Unten ohne ist. Wollten wir schon immer machen. Ja, die richtigen Profi-Podcaster podcasten ja auch ohne Hosen. Selbstverständlich. Natürlich. Ich denke mir aber schon häufig, dass so ein gewisses, ja, fuck it, ich scheiß drauf, was die anderen Leute denken. Ich bin überzeugt von dem, was ich hier machen muss, schon irgendwie braucht, um irgendwie so ein Profil zu entwickeln. Aber ja, um ein individuelles Verhalten irgendwie an den Tag zu legen und dann auch als Aber wenn wir mal bei der Fremdwahrnehmung sind von dir, also meines Erachtens bist du halt, du oszillierst immer zwischen, ich muss mich da als volle Kanne einmischen und willst da mitreden. Und auf der anderen Seite irgendwie ein massives. Leck mich am Arsch. Langweil mich nicht. Und das äußert sich bei dir immer in gnadenlosen Ignorieren und Abwürgen. Habe ich das Gefühl. Wir gehen hier heute Abend raus und wir können uns nicht mehr leiden, aber nein. Nee. Also man merkt bei dir, finde ich, volle Kanne, wenn irgendwas dein Herzthema ist, weil dann steigst du da voll ein. Ja. Aber es kann, alles an. Aber es kann genauso passieren, dass über dein Herzthema gesprochen und du die Runde nicht als würdig für dieses Thema empfindest und dann schaltest du einfach ab und gut, dann wird dann nicht drüber geredet, ja, von deiner Seite aus. Absolut, ja. Also ich glaube, dass wir in dieser Runde über das gleiche Thema bedeutend anders reden würden, als wir über dieses, also, oder als du zumindest über das Thema reden würdest, wenn jetzt da, sag jetzt mal, der ganze Stammtisch da wäre, nehmen wir mal so. Ja, stimmt schon, ja. Der Bastel kann mich schon gut einschätzen, das ist interessant. Ja, ist aber so, ja. Hätte ich so und auch unterschrieben, ja. Also ich habe aber, wo kommen wir nochmal? Ich komme aus meinem Urlaub, aber das ist doch schön, wenn das 100 sitzt und 1000 wird. Aber um da nochmal einzusteigen, also bei mir ist es zum Beispiel, ich habe das Gefühl, dass ich, je mehr ich die Leute kenne, umso intensiver setze ich mich auch für gewisse Themenbereiche ein. Ja, und mit denen dann, oder was? Nee, teilweise massiv dagegen. Also ja, aber ich meine, also wenn du jemand länger kennst und dir jemand wichtig ist, dann umso kontroverser wäre die Diskussion oder umso intensiver wäre die Diskussion, oder? Das kann ich so nicht sagen, weil es einfach, es gibt halt von mir aus, weiß ich nicht, es gibt halt paar so klassische, ja, so klassische Kampfesthemen, die halt irgendwie so, also also bei mir sind so klassische Kampfesthemen sind Gleichberechtigung, Homophobie, Xenophobie, das sind, und allgemeine, sag ich jetzt mal, soziale und persönliche Gerechtigkeit, das sind so Geschichten, da würde ich jetzt halt nicht unbedingt nur um der guten Stimmung wegen einfach mal außerhalb der Spur irgendwie gehen. Mhm. Und bei den einen Dingen mehr, bei den anderen Dingen weniger. Und allerdings halt wirklich eher bei Leuten, die ich gut kenne. Ja, das habe ich jetzt nicht so ganz verstanden. Also du sagst, wenn jetzt einer aus deinem engen Freundeskreis, sage ich mal, gewisse Themen, die dir wichtig sind, sehr konträr zu dir sieht, dann würdest du da ziemlich hart in die Diskussion einsteigen. Wenn jetzt halt, sag jetzt mal jemand. Wenn ich jetzt sagen würde, wenn alle Schwulen stinken, so ungefähr, so, dann würdest du da hätten wir eine Diskussion. Ja. Eine ziemliche Diskussion am Hals, ja. Und wenn das jetzt jemand sagt, mit dem du, sag ich mal, nur am Rande zu tun hast, dann würdest du da nicht so einsteigen, oder was? Weil es einfach nicht wichtig wäre. Nee, das hat nichts damit zu tun, weil es mir nicht wichtig wäre, aber weil ich also es gibt zum einen gibt es manchmal sag jetzt mal so Gründe auf der Metaebene, warum ich mit manchen Leuten diese Sachen nicht diskutiere, zum Beispiel weil ich von vornherein nicht das Gefühl habe, mit denen jemals in gewissen Punkten auf einem Level zu landen. Also ich brauche zum Beispiel mit meinen Schwiegereltern nicht über sexuelle Freizügigkeit zu sprechen. Mhm. Das ist vergebene Zeit. Mhm. Da fahren wir bedeutend besser damit, wenn wir beide das Thema einfach ignorieren. Deswegen muss ich die Leute, die ich für schlechte Menschen haben, die halten, die haben einfach diesbezüglich eine andere Ansicht. Ja. Und bezüglich sexueller Freizügigkeit gibt es auch meines Erachtens keinen klar definiertes richtig und falsch. Mhm, wo es hingegen zum Beispiel bei Xenophobie ein absolut klar, für mich ein absolut klar definiertes richtig gibt und es gibt ein absolut klar definiertes falsch. Ja. Und wenn jetzt hat angefangen von eigentlich witzig gemeinten, aber trotzdem definitiv rassistischen Fun-Posts in einer WhatsApp-Gruppe, wie auch immer, wo ich dann massiv dagegen schießen werde, ja, wohingegen ich das jetzt hat vielleicht nicht bei jemandem, der in meiner Facebook-Gruppe am Rande der wirklich am Rande der Bekannten nur changiert, wahrscheinlich das nicht im gleichen Stile machen werde, weil ich mir denke, das ist ein Stück weit vielleicht auch vergebene Liebesmühe. Sperren, der ja, genau, sagen, weil der, Chris, danke, weil der wahrscheinlich auf meine Argumente ja. bedeutend einfach drauf scheißt. Im Fischer würde ich immer alles ausdiskutieren, das ist klar. Aber da gibt es auch so richtig schön aufs Maul. Das. Ich kenne tatsächlich ein Paar, das sich getrennt hat, weil der Typ hier mach doch mal eine Runde, weil der Typ zum Nachts, also zum Rechten geworden ist. Wir werden keinen Namen nennen, aber ich weiß, von wem du sprichst. Das finde ich so krass. Ja. Also, dass man das einfach nicht merkt, ja. Oder, also, naja, egal. Das ich hatte in meiner alten Firma hatte ich die Situation, dass ich will niemanden an den Pranger stellen, von daher, ich versuch's vollkommen Personen, aber Person X stand auf einmal in meiner Abteilung und es ist ihm irgendwie was runtergefallen oder aus der Hand gekommen oder irgendwie sonst was und der stand halt in verfluchte Judenscheiße hier, habe ich mir zur Brust genommen und habe gesagt, so, wahrscheinlich, je nachdem wie du es gesehen hättest, war er höher gestellt, aber ich bin halt hin und gesagt, das kannst du bei dir in der Abteilung, kannst du das machen, wie du willst. Das finde ich nicht gut, aber es geht mich ein Stück weit nichts an. Aber hier in der Abteilung höre ich das nie wieder. Und wenn das nochmal passiert, dann werden wir ein Gespräch mit dem Chef haben. Alle beide. Und es ist auch nie wieder in meiner Abteilung passiert. Okay. Aber das sind halt echt so Sachen, da wo ich sage, geht gar nicht. Ja, wie kommen wir denn jetzt eigentlich wieder zu weniger tiefgängigen Themen? Müssen wir das? Nein, müssen wir nicht, aber was ist das, ein Kräuterlikör oder was ist das? Ach, wir haben da schon das letzte Mal drüber geredet, was das eigentlich genau ist. Also das ist natürlich eine geheime Rezeptur. ein Druiden. Ja, ganz genau. Mistel mit goldenem Zweig gehandelt. Alkohol ist immer eine gute Möglichkeit, um auf weniger verfängliche Themen zurückzukommen. Der hat eh bloß 25% und den mixt du so weit runter, dass du am Ende des Tages kaum mehr als wie ein Bier hast. Wie mixt man den denn? Du hast Was macht denn der Kai jetzt? Ein Teil Pimps, drei Teile Ginger Ale, eigentlich tust du Zitrone oder Orange dazu, ein Stück Gurke und im Regelfall machen die noch Minze und Erdbeeren dazu. Aber in der Mangelung von Minze und Erdbeeren tun wir jetzt weder Minze noch Pimps Erdbeeren rein. Number One, Cup Number One, ja. Pimps Cup. Hast du den nicht hier beim Fußball getrunken? Hast du da keinen gehabt? Haben da bloß der Kara nicht einen gehabt? Wie wir da im Kino am Olympiapark, am Olympiabad, Halbfinale, ja, Viertelfinale. Da bin ich ja schon früher gegangen. Oder hattet ihr den schon? Nee, den hatten wir während dem Spiel, also da kannst du nicht früher gegangen sein. Doch, ich bin ja dann während der Verlängerung gegangen. Ja, aber. Ne, wie auch immer. Umso besser. Hast jetzt was vor dir. Stimmt. Ja, dann lerne ich mal was Neues kennen. Ich hatte die Eiswürfel noch nicht richtig kalt, aber. Du hast jetzt einfach bloß Wasser rein, oder wie? Nee. Die Eiswürfel waren noch nicht richtig kalt. Die waren noch, sind noch nicht durch, ja. Deshalb gibt es einfach nur die, so. Die waren noch jenseits. Lauwarm Pimps, ja. Meine Eltern haben ihr Haus in den 80ern gebaut. Ich glaube, wir sind 87 eingezogen. Und da hat mein Papa im Keller eine Bar drin. Und hat zur damaligen Zeit, jetzt achten wir kurz auf den Jens, wie er ein bisschen drauf rumkaut. hat zur damaligen Zeit auf alle Fälle sich die Bar so mehr oder weniger so Aber komplett ausgestattet. Komplett ausgestattet, immer, also selten hergenommen. Und ich habe dann so Anfang 2000, wie ich ausgezogen bin, habe ich so ein paar Sachen mitgenommen und da war so eine volle Flasche Pimps und da habe ich mir gedacht, ja, den nimmst du jetzt mal mit. Der war noch tipptopp. 15 erstens, Jahre alt. Erstens war er noch tipptopp, also dem hat gar nichts gefehlt. Aber das ist eigentlich 2002 bin ich persönlich auf den Pimps gekommen und ich trinke den wahnsinnig gern. Ich finde es auch, ist echt erfrischend. Der müsste jetzt leider, der fehlt das Eis, also er müsste kälter sein. Ja. Aber ist okay. Also die Gurke ist auch wichtig, finde ich, ja. Da muss ich dem Joe schon recht geben. Dem Joe? Mhm. Der Joe hat doch bei der letzten Stammtischfolge gesagt, dass das Wichtigste im Pimps ist die Gurke. The Gherkin. Aber der hört ja unseren Podcast nicht, von daher wird er das auch nicht zu schätzen wissen, dass ich mich jetzt... Du ihm hier Props gibst, ja? Genau. Hey, Jens, du hast ja noch ein Thema, mit dem du... Ich habe was total Banales. Jetzt haben wir einen schönen Umschwung. Ja. Ich habe das gelesen, habe ich gesagt, was? Also wenn okay. du was total Banales, dann werde ich mal ganz banal. Ja, dann machst du mal eine Pinkelpause. Da vorne links. Kai. Ja. Und ich will das auch nachher noch vom Bastel hören. Wie sortierst du deine Dateien? Wie hältst du Ordnung auf deinem Rechner, sowohl privat als auch in der Arbeit? Also, ich habe darüber nachgedacht, als ich das gelesen habe, was du da geschrieben hast. Auf der Arbeit haben wir für jedes Projekt ein eigenes Laufwerk praktisch, in Anführungszeichen, also virtualisiertes Laufwerk oder in SharePoint besser gesagt. Ja. Da habe ich eine ganz klare Struktur drin. Also du hast im SharePoint eine Struktur? Ja. Wo der doch so eine gute Volltextsuche hat. Ja, ich mache auch viel über Volltextsuche. Ja. Aber trotzdem mag ich das immer noch ganz gern, dass da eine Struktur drin ist. Also wie tief ist die? Maximal zwei Ebenen. Also ich fange immer an, ich mache immer 01, 02, also ich schreibe immer 01, zum Beispiel Termin und Workshops, 02, ja. Input von Kunden, 03, irgendwas, keine Ahnung. Und dann habe ich meistens irgendwas, also habe ich Ordner in abgewandelter Form, einmal, sage ich mal, Input-Dateien, also wo wir einfach Informationen eingesammelt haben und dann Auswertungen von Informationen separat in Ordner und dann nochmal meistens terminbezogene Dateien, also wo wir irgendwelche Termine hatten. Privat. Und ich habe mir das, früher habe ich noch, weil das ist für mich auch ein Thema, wie hältst du Ordnung in deinem Outlook? Und früher habe ich das immer noch gemacht, dass ich wirklich dann für jedes Thema und für jedes Projekt in extra Ordner angelegt habe. Komplett, ich habe nur noch eine Inbox, keine einzigen Ordner mehr und mache alles über Volltext so, weil ich mir einfach denke, ist mir viel zu doof, da immer die Ordner hin und her zu schieben, dann findest du das dann nicht mehr drin und dann vergisst du einzelne E-Mails rumzuschieben. Deshalb, das habe ich komplett aufgegeben. Bei mir ist einfach alles in der Inbox, fertig. Und ich suche halt einfach nur noch danach, ja. Und das funktioniert auch gut. Privat muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe einfach nicht mehr viele Dateien, die ich privat habe. Ist ganz ehrlich, also ich erzeuge kaum Dokumente irgendwie. Naja, klar. Weil ich Streaming. Einfach, Musik läuft Streams. Bei mir über iTunes Music. Das Einzige, was es noch ist, ist Bilder. Ja. So, und die Bilder, also bei mir ist auch nichts mehr auf dem, eigentlich, wenn der Rechner heute abkackt, ist mir es auch egal, weil ich habe alles in der Dropbox. Ich habe eine Terabyte Dropbox, da ist alles drin. Ja. Weil ich da von allen Geräten drauf zugreifen kann. Und bei den Bildern mache ich es so, dass ich, erstmal immer einen Ordner habe für das jeweilige Jahr und dann versuche ich das immer nach Ereignissen zu... Hast auch Jahresordner, das finde ich ja auch komisch. Na gut, bei Bildern, okay, das lasse ich mir vielleicht... Aber ich meine, schau mal, das Jahr ist doch sozusagen in den Metadaten eines Fotos drin. Ja. Warum aber hast du dafür Ordner? Alte Fotos schon, aber nicht, wenn du alte Fotos eingescannt hast. Das hat ja der Kai nicht. Nee, ich habe nichts eingescannt, das ist alles digital. Aber ich mag das halt einfach trotzdem nochmal, dass ich habe das immer nochmal nach Ereignissen dann zugeordnet. Aber zum Beispiel mein iPhone, die Photo Roll, die sichert in die iCloud rein und auch nochmal in die Dropbox separat. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe halt doch ganz gerne noch Ordnerstruktur. Das ist echt so ein Hauptgrund, warum ich echt die Dropbox sehr genieße, weil ich einfach da noch die Dateien so noch Ordner habe. Ja? Und das ist, obwohl das ja eigentlich nicht mehr das ist, was gewünscht ist, aber irgendwie, ich bin doch noch ein Ordner-Mensch. Ja? Ich denke noch in Ordnern. Ja? Also ich erkläre vielleicht mal ganz kurz, warum ich das Ding eigentlich frage. Wir haben bei uns in der Arbeit also wir sind eine Abteilung, das muss ich vielleicht sagen, das sind irgendwie 20 Leute. 16 Leute, um genau zu sein. Und diverseste Themen. Ja, mhm. Und so divers wie unsere Themen sind, weil wir halt so global Fokus haben, im Grunde genommen. Also alles und nichts können und auch letztendlich um alles kümmern müssen, haben wir eine Verzeichnisstruktur auf unserem Gruppenlaufwerk. Mhm. Ja. Das ist ein SharePoint oder was ist das? Nee, das ist eben tatsächlich ein ganz normales Netzlaufwerk. Okay. Wo ich jedes Mal Ausschlag bekomme. Mhm. Das ist irgendwie manchmal 20 Ordner tief. Und jede Verzweigung, die tiefer geht, führt bei mir zu Würgereizen, weil ich einfach der Meinung bin, dass das falsch ist, ja, dass man... Kurze informative Zwischenfrage, hat jeder bei euch administrative Rechte für nein, die Ordnerstruktur? Niemand von uns hat administrative Rechte. Also, was heißt administrative Rechte? Wir können wir können alle löschen und gibt es eine de facto vorgegebene Aufbaustruktur, wie sie zu sein hat, oder kann jeder so ein bisschen... Genau, die gibt es und die würde ich gerne ändern. Und deswegen... Aha! Deswegen würde ich gerne sozusagen so von Leuten hören, die sozusagen ganz, ganz weit raus aus meinem beruflichen Umfeld sind, wie die das eigentlich machen. Ja? So vom Kai habe ich jetzt gehört, naja, er steht irgendwie schon auf Ordner, in der Arbeit hält er es aber möglichst einfach und in der E-Mail-Inbox macht er gar keine Ordner mehr, aber privat bei seinen Dateien, also bei seinen Bilddateien, die er sozusagen tatsächlich noch physisch irgendwie besitzt, ja, da hat er schon noch so eine klassische auch noch Jahresordnerstruktur. Das ist ja bei mir das Erste, wo ich Allergien dagegen entwickelt habe. Bei uns gibt es auch Jahresordner. Und wir haben so viele Themen bei uns in der Arbeit, die sich durch Historie erklären lassen. Aber ganz ehrlich, ich weiß doch nicht, also erstens war ich 2011 noch nicht in diesem Job, ja. Und zweitens, mir kann auch niemand erklären, dass er weiß, ob das jetzt im Jahr 2012, 13, 11 oder 9 war. Ja, jetzt kann ich nicht. Aber jedes Mal, wenn du dich sozusagen schon als erstes entscheiden musst, welche Abzweigung du nimmst, 9, 10, 11, 12 oder 13, ja, und dann erst in die Tiefe deiner Ordnerstruktur gehst und dann merkst, falsches Jahr, dann musst du wieder 4 Schritte hoch, um dann von 9 auf 10 zu wechseln. Und dann merkst, das war vielleicht doch 12. Nee, 11. 13. Du arbeitest auf Windows, oder? Natürlich. Ja, gut, dann ist das ja klar. Ich habe Anfang des Jahres Firma gewechselt. Und jetzt könnte man meinen, dass in verschiedenen Firmen verschiedene Ablagephilosophien vorhanden wären. Aber jetzt sagst du mir, es ist alles ähnlich. Naja, nein. Der Punkt ist, dass beide Firmen quasi in der Abteilung vor mir, in der Abteilung der Kundenberatung, Sachbearbeitung etc., dass die da mit dem gleichen Managementprogramm arbeiten. Ja. Und dieses Managementprogramm hat einfach eine gewisse Art und Weise. Natürlich. Aufträge, und wir arbeiten ja wirklich mit einzelnen Auftragstaschen, die durch die verschiedenen Abteilungen durchgereicht werden. Quasi ein Nummerncode oder dergleichen für diese Auftragstaschen. Da ist die Struktur sozusagen durch den Workflow vorgegeben. Ein Stück weit, ja. Du hast von diesem Managementprogramm fortlaufende Nummer. Mhm. Und dahingehend ist es einfach auch bei uns so, dass die Aufträge einfach nach Jahren und unterhalb der Jahre halt einfach nach fortlaufender Nummer quasi abgespeist sind. Mhm. Der Unterschied zwischen der neuen und der alten Firma ist, dass ich in der alten Firma, dass ich bei den Aufträgen selber quasi einen auftragsbeschreibenden Volltext irgendwie im Ordnernamen mit dabei hatte, und in der neuen Firma einfach bloß die Auftragsnummer als Abspeicher, als Ordnername habe, was aber vornehmlich damit zusammenhängt, dass in der neuen Firma die Suche nach alten Aufträgen ausschließlich über die Sachbearbeitung läuft und in der alten Firma die nicht nur über die Sachbearbeitung, sondern auch über die Mitarbeiter gelaufen ist. Das heißt, du hast als Mitarbeiter eigentlich für dich selbst Kriterien mit, als Volltext mit einbauen müssen, nach denen du suchen kannst. Und was jetzt in der neuen Firma eigentlich einfach nicht relevant ist. Okay. Und von daher, also arbeitstechnisch, was die Daten an sich betrifft, habe ich im Prinzip das Jahr. Unterhalb des Jahres habe ich quasi, um das etwas übersichtlicher zu gestalten, Job 0 bis 200, Job 201 bis 400 und dann darunter wieder eben die einzelnen Jobs. Und in diesem Job selber hast du dann im Prinzip sowas wie Original-Kundendaten, bearbeitete Daten von uns, AK1, AK2, AK3, also Autokorrektur etc. So, das ist das. Dann haben wir, dann, wenn du dann rübergehst auf die E-Mail-Struktur, haben wir für die gesamte Abteilung nur eine einzige E-Mail-Adresse. Ja gut, wir sind im Prinzip, wir sind bloß zu dritt. Okay, aber die E-Mails kriegt ihr so am Tag ungefähr? Ja, kommt drauf an. Also das hält sich insofern in Grenzen, da wir eigentlich im Regelfall nur von der Sachbearbeitung vollständig. Also nur interne E-Mails, wenn wir kriegen eigentlich im Regelfall nur interne E-Mails, es sei denn, ich habe irgendwie selber Kundenkontakt, was aber jetzt gar nicht unbedingt so häufig. Okay. Aber ich würde mal sagen, wir kriegen so um die 30 E-Mails am Tag. Das ist ja schon nicht so wenig, ja. Ja. Okay. Und da ist es so, dass es zumindest eine generelle Ansage gibt, dass die Sachbearbeitung, von denen wir im Regelfall die E-Mails kriegen, angehalten ist, in den Betreff die entsprechende Auftragsnummer mit reinzuschreiben, um das besser zuordnen zu können. Und dann haben wir im Prinzip bei uns zwei. Also wir haben einen Sonderkunden, die wirklich, von denen wir, das heißt mal in der Woche, von mir aus 20 Aufträge kriegen und aufgrund des Gesamtkonzepts, die haben halt eine eigene Inbox und ansonsten gibt es halt eine generelle Inbox. Und da ist es halt so, dass wir im Prinzip, ich habe halt habe halt einen Unterordner dann, der im Prinzip bearbeitet heißt und einen habe ich zur Aufbewahrung. Und sobald ein Job bei mir vom Schreibtisch weg ist und landen die Sachen halt alle in bearbeitet. Und von daher habe ich aktiv in meiner Inbox in der Regel so um die allerhöchstens 35 E-Mails oder was. Und alles andere ist im Prinzip raussortiert. Es gibt halt andere Sachen, wo generelle Arbeitsanweisungen etc., die landen halt dann irgendwann zum Aufbewahren. Und von daher ist da eigentlich auch so nichts mehr vorhanden. Und so falls wirklich mal irgendwie eine Spam-Scheiße durchkommt, dann wird es sowieso. Ich glaube, diese Frage, die du hast, Jens, und dass sich das so aufregt, ich kann das vollkommen nachvollziehen, ja. Gerade in einem beruflichen Umfeld, ja, weil das ist eine der größten Stolpersteine der Probleme, die viele Unternehmen haben. Also man könnte das ja auch im weitesten Sinne mal unter diesem Aspekt Knowledge Management sehen. Ja. Also dass wirklich das Wissen des Unternehmens in irgendeiner Form strukturiert, das ist eine Struktur gegossen. Strukturiert, ja? Aufbereitet und abgelegt wird, damit es für Dritte oder, sag ich mal, neue Mitarbeiter zur Verfügung gestellt wird. Jetzt arbeite ich ja für eine Unternehmensberatung, ja, und da denkt man ja eigentlich, naja, das einzige Kapital, was eine Unternehmensberatung hat, ist ja eigentlich das Know-how, was die Mitarbeiter haben. So. Und das ist, man hat da jetzt auch diese SharePoint-Struktur eingeführt und so weiter, kurz bevor ich ins Unternehmen gekommen bin und so weiter. Und die sind da in einem totalen Zwiespalt und das ist jeden Tag eine Diskussion zwischen, also momentan ist es halt so, wir haben eine Volltextsuche, die eigentlich projektübergreifend funktionieren würde und die auch gar nicht so schlecht ist. Aber du musst halt für jeden SharePoint hast du ein eigenes Berechtigungsmanagement. Das heißt, wenn ich anfange zu suchen, dann kann ich durchsucht praktisch die Volltextsuche nur mit den Rechten, die mein User hat. Also sprich meine Projekte, wo ich vielleicht der Admin bin von dem SharePoint, plus irgendwelche allgemeinen Daten, die der Masse zur Verfügung gestellt werden. Aber ich suche nicht auf Projekten, die jetzt irgendwie andere Kollegen machen. Mhm. Und das Problem ist, dass heutzutage das immer noch so ist, obwohl jetzt diese neue SharePoint-Struktur und so weiter eingeführt wird, dass das Wissen und der Austausch von Wissen immer noch sehr stark auf einer persönlichen Ebene erfolgt. Das heißt, du musst innerhalb des Unternehmens irgendwie ein vernünftiges Netzwerk haben und musst wissen, okay, ich bin jetzt mit dem und dem Thema konfrontiert, da weiß ich doch, das hat doch der und der schon mal gemacht bei da und da. Ja. Und dann rufst du denjenigen an, dann schreibst ihn an und sagst, kannst du mir mal die Unterlagen von damals schicken, damit ich mal eine Idee habe, mal einen Vergleich und so weiter. Und das ist echt jeden Tag das Gleiche. Also jeden Tag hast du wieder, wir sind ja ständig mit neuen Themen konfrontiert. Das ist ja, ich komme ja immer jeden Tag irgendwo rein und ich kann ja nie irgendwie 0815 jetzt aus dem Hut ziehen und sagen, das machen wir jetzt so, ja. Und dann bist du immer wieder damit konfrontiert, dass du sagst, es ist nicht möglich, praktisch aus unserer Datenbasis die Informationen so rauszuziehen, dass ich wirklich die Informationen habe, die ich brauche. Mhm. Sondern es ist immer wieder so, ich überlege, naja, okay, ist jetzt das und das Thema. Entweder weiß ich schon persönlich, einfach aus Vorprojekten oder weil ich mit demjenigen gesprochen habe, das hat er schon mal gemacht. Oder ich überlege halt, okay, das ist so ein Thema, das müsste bei uns in dem und dem Center abgehandelt werden. Dann rufe ich da den Partner an und sage so, kannst du mir mal jemand sagen bei dir im Team? So. Und da geht ja unheimlich viel Zeit drauf. Ja. Und deshalb ist dieses strukturierte Ablegen von Informationen, also dieses Knowledge Management, das ist für ganz, ganz viele Unternehmen, nicht nur für eine Unternehmensberatung auch. Wir haben jetzt gerade wieder ein Projekt, wo wir genau mit so einer Thematik auch unternehmensseitig konfrontiert sind. Ein ganz, ganz großes Thema, weil einfach gerade bei ingenieurslastigen Projektgeschäften und so weiter, hast du halt die Thematik, war damals bei Siemens das Gleiche, dass das Know-how halt in den Köpfen von ganz wenigen Leuten steckt. Ja, und die haben das halt irgendwo auf ihren Festplatten vergraben oder haben es nie zu Papier gebracht, ja. Und wenn dann so ein ganzer Schwung, das war damals bei Siemens, haben die, als sie das Atomgeschäft eingestellt haben, haben die ganz viele Leute in Vorruhestand geschickt. Und dann gab es ja zwischenzeitlich mal wieder die Überlegung, in Russland ein Joint Venture zu gründen, Richtung Atomgeschäft wieder und dann auch wirklich wieder den nuklearen Teil zu machen. Ey, die hatten niemanden mehr, der Ahnung davon hatte, niemanden mehr. Und die haben das Wissen auch nicht, wie sagt man so schön, institutionalisiert. Also die haben es nicht geschafft, das irgendwie zu dokumentieren, dass es wirklich jetzt ein Ingenieur, der jetzt frisch von der Uni kommt, sich irgendwie da einlesen kann, ja. Mhm. Aber der interessante Aspekt, den du jetzt halt hier quasi anführst, das ist, wenn du jetzt mal da weg von der, sag jetzt mal, dem Bereich der Informationstechnologie gehst, sondern mal zum klassischen Handwerk gehst, der Schreiner, der Schlosser, der Dreher, der weiß der Geier was, da ist das Mund zu Mund und Hand zu Hand. Ja. Da hat der Meister das Wissen und das gibt er quasi an seine Lehrlinge weiter und die können dieses Wissen durch Erfahrung und durch weitere Bearbeitung erweitern und im Prinzip läuft das Ganze zielgerichtet darauf hinaus, dass du eigentlich, also gibt ja auch zwei Modelle, entweder du bleibst lebenslang bei deiner Firma oder du bist auf der Walze in irgendeiner Art und Weise, aber für dich selber das Wissen zu mehren. Und das ist aber, sag ich jetzt mal, bei den klassischen Handwerksberufen, dadurch, dass das auch da auch viele Bereiche noch mit Fingerfertigkeit zu tun haben. Musst du das ja auch durch Learning by Doing. Du musst es eigentlich persönlich mehren und bist eigentlich persönlich dann auch der quasi der Wissens- und Erkenntnisspeicher in irgendeiner Art und Weise. Und das ist, glaube ich, gerade je mehr IT-lastig die Unternehmen werden und je mehr computerisiert oder computertechnologisiert. Sag doch bitte digitalisiert, damit du auch hier die richtigen Buzzwords verwendest. Danke. Ich sehe schon. Entschuldige bitte. Je mehr digitalisiert das Ganze auch wird, umso mehr musst du dich natürlich auch gedanklich von dieser Struktur verabschieden. Ja, ja. Und das sind natürlich, wenn du da sagst, bei Siemens, das sind halt Leute, die sind halt dann seit 40 Jahren im Unternehmen, arbeiten aber seit 15 Jahren erst mit dem Computer oder sagen wir mal seit 20 Jahren vielleicht. Und diese 20 Jahre davor, das kannst du ja nie wieder redigitalisieren. Das ist ja zeitlich überhaupt nicht darstellbar. Ja, aber das ist halt einfach, dieses Thema ist halt einfach so, so wichtig in der heutigen Zeit, weil du gerade in den größeren Unternehmen hast du ja so eine extreme Spezialisierung der Themen, Ja, und du musst es einfach schaffen, dass du das irgendwie, also wenn du als Unternehmen nicht jedes Mal wieder praktisch, wenn du einen Mitarbeiter verlierst, auch extrem Know-how verlierst, ist es eigentlich die große Herausforderung, ja, zu schaffen, ein vernünftiges Knowledge Management aufzubauen. Ja, und das, genau, schaffen die, ja, meisten Unternehmen einfach, ja, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja. Gar nicht. Ja. Genau. Und gibt es auch nicht die Pauschalantwort drauf. Ich glaube, wenn die hättest, also entweder bist für du mich halt sehr klingt starr, das aber für mich klingt das ganz ehrlich gesagt nach so einem klassischen soziales Problem kann durch technische Lösung gelöst werden Thema, ja. Du müsstest es halt irgendwie schaffen, durch technische, strukturelle Vorgaben, ja, jegliches Wissen, was sozusagen in Eins und Nullen gegossen ist, strukturiert aufbereiten zu können. Ja, aber die Challenge ist ja gar nicht irgendwie, ob du das jetzt nachher auf einem SharePoint speicherst, auf dem Laufwerk, in Ordnerstruktur oder einfach wild und nach Volltext suche. Das Problem scheidet ja häufig daran, dass diejenigen, die das Wissen haben, auch gar nicht bereit sind, das Wissen irgendwie zu dokumentieren und irgendeiner Form abzuspeichern oder dass da die Disziplin fehlt. Das ist das Problem. Ja, und du hast ist das wirklich so? Seite, ja, ja. Du hast aber auf der anderen Seite auch noch zusätzlich das. Da bin ich in einer anderen Branche unterwegs, das ist bei uns nicht das Problem. Weil das, also jegliches Wissen, was du bei uns hast, digitalisierst du auch. Nee, das glaube ich noch nicht einmal. Weil ich glaube, es gibt auch noch, sag jetzt mal, Wissen auf Metaebene, das einfach de facto nicht dokumentierbar ist. Ja, nämlich dass du sagst, dass du einfach. Kollege A verständigt sich mit Kollege B über Projekt XY, natürlich, darüber, welcher Kunde schon mal vor X Jahren welchen Auftrag irgendwie hatte. Aber sowas ist ja auch utopisch, dass man sowas dann wirklich, ohne jetzt die Gehirne der einzelnen Leute anzapfen zu können, dass man sowas wirklich, sag ich mal, strukturiert zur Verfügung stellen kann. Mhm. Ja, ich meine, das ist tatsächlich utopisch. Ja? Du müsstest irgendwie wahrscheinlich Anreize schaffen, dass halt die Leute das irgendwie niederschreiben oder so, aber letzten Endes ist das eine Utopie und da sehe ich ein, okay, die kann nicht verwirklicht werden. Aber für mich bei, jetzt. Bei so endlicher Zeit ist das für meine Begriffe einfach nicht darstellbar. Genau. So. Aber jetzt der ganz profane Anwendungsfall, vor dem ich stehe, ja, ist wirklich einfach, wie kann ich jemandem, dem ich nicht erstmal ein halbes Jahr lang Struktur beibringen will, wie kann ich den an Informationen teilhaben lassen. So, und ehrlich gesagt, offensichtlich gibt es darauf keine generische Antwort, sondern letzten Endes hängt es von der Verbindung von Prozessen, Aufbau und Kultur eines Unternehmens ab und dann auch noch der technologischen oder der technischen Infrastruktur, die man zur Verfügung hat, wie man das genau gestalten kann. Und deinem persönlichen Background unter Umständen auch noch. Natürlich. Weil wenn du nämlich aus einem anderen Kulturkreis kommst und einfach gewohnt bist, Daten anders zu strukturieren, dann stehst du nämlich unter Umständen, und das ist bei international agierenden Unternehmen glaube ich, ein nicht zu vernachlässigender Aspekt. Ich stehe halt schon echt häufig vor diesem Problem, dass ich irgendwie Menschen, die 10, 15 Jahre älter sind als ich, dass ich daran scheitere, denen zu erklären, dass es vielleicht nicht sinnvoll ist, so eine ausgefuchste Ordnerstruktur zu haben. Du kannst nicht so mit älteren Leuten, oder? Ich kann noch nicht mit Hausmeistern. Also. Also ja, ich kann einfach dem Chef meines Chefs nicht klar machen, warum es eben nicht sinnvoll ist, Jahresordner anzulegen. Also ich scheitere daran jedes Mal. Also Das ist nicht so, dass ich es nur dreimal probiert habe. Aber da bist du schon an diesem Punkt, dass du im alten Hund keine neuen Tricks mehr lernst. Das ist halt. Ich glaube, je älter du wärst, umso mehr wird sich dieses. Es ist einfach, das haben wir schon immer so gemacht. Nein, Leuten drin. Doch, nein, ich schon. Nein, das ist gar nicht der Punkt, sondern ich kann dem nicht vielleicht ist das, ich glaube, das ist wirklich mein individuelles Problem, meine individuelle Schwäche, dass ich dem nicht klar machen kann, wo der qualitative Unterschied zwischen Google und einer Verzeichnisstruktur. Geh viel das weiter. Versuch irgendjemand, der es seit 30 Jahren so macht, versuch dem mal beizubringen, dass es bedeutend sinnvoller ist, ein Datum, Jahreszahl, Monatszahl, Tageszahl aufzuschreiben und nicht andersrum. Bastel, sei mir nicht böse, aber wenn ich solche Probleme hätte, dann, ich glaube ganz ehrlich, dann würde ich mit den Leuten nicht mehr reden. Und das, ganz ehrlich, das bestätigt nur deine Analyse von vorhin. Ja, wenn ich merke, dass die Leute, mit denen ich mich unterhalte, einfach die Tragweite der Themen nicht erkennen und nicht mal in der Nähe der Evolution der Diskussion sind, auf die ich mich bewege. Ey, Entschuldigung, mit solchen Leuten diskutiere ich nicht. Ja? Wenn ich den Leuten nicht klar machen kann, dass es sinnvoll ist, Jahr, Monat, Tag zu verwenden, statt irgendwas anderem. Ja? Aber davon ganz, mal ganz aber, abgesehen, aber ganz lustig, davon mal ganz abgesehen, übrigens ist das schwachsinnig. Also es hat einfach überhaupt so ein Metadatum wie Bearbeitungsdatum oder erstellt am Blablabla, so und so viel, hat in einer Benennung von einem Ordner und einer Datei nichts zu suchen. Das ist ein Metadatum. Ja, ein ordentliches Dateisystem kann das als Strukturmerkmerkal verwenden. Das hat in einer Datei nichts zu suchen. Das habe ich unter Sortieraspekten, habe ich das sehr wohl, wenn ich nach dem Ordnernamen sortiere, dass er mir bei 25 AKs. Ja, aber dann gehst du davon aus, dass du Ordnernamen sortieren musst und das ist für mich schon ein Problem, ja, weil das einfach schon zu viel Struktur ist. Ja, also jetzt arbeitest du unter Umständen vielleicht. Da bin ich jetzt aber auch vielleicht ein bisschen radikal. Also vielleicht arbeitest du unter Umständen auch in einem, sag jetzt mal, in einem unternehmerischen Bereich, wo, ich will niemanden runtermachen, aber wo die Leute vielleicht auf einer intelligenzquotientiellen höheren Ebene unterwegs sind. Also ich weiß es nicht. Ja. Trotzdem bezüglich, wenn ich es schon mit Datum benenne, dass ich es dann Monat, musst du es bitte wenigstens konsistent machen und dann auch noch so, dass es sinnvoll sortierbar ist. Sonst ist es vollkommen Schwachsinn. Ich finde es total lustig, dass wir über so ein Mini-Problem differenziert reden können, weil es ist wirklich. Ja, aber es beschäftigt einen, weil genau, das und das nervt, ist wirklich, ja. Ich glaube, es kommen immer noch genügend Leute von der Uni und die kriegen das nicht gepasst. Also irgendwie, wie man Dateien ablegt und so weiter, einfach will. Aber das hat doch nichts mit Uni zu tun. Ja, aber bei uns, wo ich denke, wo ich sage, bitte, für mich hat also, was mit technikaffin oder nicht technikaffin zu tun. Ich will das bitte so haben und wenn ich da, dann gibt es eins hinter die Löffel, wenn das nicht so macht. Das hat nichts mit technikaffin oder nicht technikaffin. Das hat damit ob du pedant bist oder nicht pedant. Pass auf, ich erzähle dich, also um das Thema jetzt abzuschließen, ich erzähle jetzt noch ein kleines Ding, an dem ich gescheitert bin, und zwar für 2,5 Jahre lang, solange ich diesen Job bei uns in der Firma gemacht habe. Danach habe ich 2,5 Jahre Zeit, dich mit einem Problem zu befassen. Nein, ich habe schon andere Sachen gemacht, aber das war sozusagen so Seitending, ja. Und ich habe das auch bis heute nicht gelöst gekriegt, weil die Leute einfach so offensichtlich nicht verstanden haben. Also, wir haben. Du musst immer schauen, ob du Teil des Problems oder Teil der Lösung bist. Ich fürchte, in dem Fall bin ich Teil des Problems. Ja. Also wir haben eine fortlaufende Nummer an sogenannten Change Requests an einem gewissen System, das wir haben. Ja? Mhm. So, eine fortlaufende Nummer. Und du bist in der Chart schon auf Platz 1 gestiegen. Eine fortlaufende Nummer ist für mich ein Integer, also eine ganzzahlige Zahl, die von 1 bis unendlich geht. Genau, also relativ groß werden kann. Aber es sind fortlaufende Nummern, ganze Zahlen. Wie ist das bei uns angelegt worden? In Brüchen? Nein. Hexadezimal. Der erste Change Request hieß 001. Also als Text. Der erste Change Request hieß nicht Change Request 1, sondern 001. Ja, das ist halt jetzt eine dreistellige Struktur aufbauen. Das ist aber keine Zahl. 001 ist keine Zahl. Das ist eine Ziffernfolge. Ich sehe, du bist wirklich Teil des Problems. Nein, ganz ehrlich. Ich freue mich schon auf den Tag, wo die an 999 kommen. Und dann plötzlich die 1000 einführen müssen. Und dann wieder nach aufsteigender Reihenfolge sortieren. Und dann plötzlich die 1000 vor den 999 erscheinen. Da krieg, ganz ehrlich, da krieg ich solche Pickel, weil so gesagt. Und Pickel reichen nicht. Ich krieg da Hämorrhoiden, Stresspickel. Ich kann es dir nicht sagen. Lack. Weißt du, was ich echt witzig finde? Da solche Anneigungen. Dass das so etwas ist, wo sich, sag ich jetzt mal, mit deiner generellen linksliberalen Einstellung so dermaßen diametral gegenüber. Nein, überhaupt nicht. Es gibt ungefähr das ist nichts konservativ spießiger als diese kleine Scheißerei da. Nein, Entschuldigung. Es gibt, da gibt es nur richtig oder falsch. Ja? Und so wie ich das gemacht habe, ist das falsch. Du reitest dich immer weiter da rein. Das macht mich, ganz ehrlich, das macht mich fertig. Ich hoffe, dass ich so lange in der Firma bin, dass die an diese 1000 kommen. Und dann fickt euch. Und ich glaube, dann schreibe ich eine E-Mail an den gesamten Vorstand. Ich habe schon immer gewusst. An die gesamte Firma. Bei uns gibt es so einen coolen E-Mail-Verteiler, der heißt To All. Genau, To All. Den werde ich dann, den darf niemand nutzen. Der wird nur genutzt von Leuten, die Firma im Groll verlassen. Ja. Und das auch nur einmal alle 10 Jahre. Und die machen dann so ihre Abrechnung. Und wenn im Moment, wo da die von 999 auf die 1000 springt, das nutze ich. So, das habt ihr jetzt davon. Ihr Penner. Das macht mich fertig, Leute. In diesem Sinne, ich gehe mal eine Pickelpause einlegen. Ja. Du könntest mal was zum Trinken mitbringen. Was hättest du denn gern, Wastel? Mir ist es eigentlich gerade egal. Ich würde ein Bier nehmen, ich würde auch noch einen Pimps nehmen. Hast du gleich noch einen gemacht, ja? Jo. Muss ja auch sein. So, jetzt hinterlässt er uns einfach so ohne Thema. Ja, für Frechheit. Was hast du denn noch für Themen? Du hast auch noch ein Thema. Ja, ich hatte noch ein Thema. Ich habe es mal rumgeschickt gehabt, wo es um den Überschuss an jungen Männern ging. Mhm. Das war ein Artikel in der NZZ und Basis oder theoretische Grundlage dieses Artikels war, dass ein Forscher gesagt hat, dass in, sag ich mal, problembelasteten Ländern nicht die Armut an sich das Problem ist oder eine überproportional repräsentierte religiöse Auffassung das Problem ist oder weiß ich nicht, verknöcherte monarchische Strukturen oder was auch immer, sondern dass das Problem ist, wenn es einen Überschuss an jungen Männern gibt. Die nicht beschäftigt sind. Oder? Die nicht beschäftigt sind oder die keine Frauen finden. Die dahingehend zum Beispiel keine Frauen finden, weil sie jetzt aufgrund anderer Aspekte, zum Beispiel eine streng religiöse Einstellung, zum Beispiel sexuelle Kontakte nur nach Heirat haben dürfen und um heiraten zu können, erstmal einen gewissen gesellschaftlichen Rang erreichen müssen, den sie aber aufgrund einer Überrepräsentation von jungen Männern und in der Ermangelung von relativ gleichmäßigen oder gleichwertigen sozialen Stellungen oder Jobs oder wie auch immer für alle einfach nicht erreichen können. Ja. Genau. Und was haben die da als Länder für Beispiele? Saudi wahrscheinlich? Ja, die haben diverse Beispiele gehabt, nicht unbedingt die Saudis an sich, aber die haben auf der einen Seite zum Beispiel gesagt, dass das in Mitteleuropa auch 400 Jahre lang so ein Problem war, dass quasi so vor der Pest hatten die auch so 2 bis 3 Kinder pro Familie und nach der Pest aufgrund der Erfahrungen und so weiter und so fort ist die Kinderzahl einfach rabiat nach oben gegangen. Und auch logischerweise natürlich auch mit immer weiter verminderter Kindersterblichkeit und so, dass du das auch zum Beispiel zu Zeiten der spanischen Kolonialherrschaften so gehabt hast, da hat es auch zumindest laut dem Artikel, da haben quasi die Konquistadoren, die waren auch die Secundus, also quasi die Zweitgeborenen, also die ersten haben halt im Prinzip den Hof übernommen oder dergleichen und die zweiten waren dann so die dir im Prinzip ohne Beschäftigung beweisen, genau, ja. Und die mussten halt dann irgendwas anderes irgendwie schaffen, um sich gesellschaftlich zu beweisen. Und vom theoretischen Ansatz her geht das auch noch darüber hinaus. Der sagt halt auch, wenn wir, sag jetzt mal, den Islamismus als Problem an sich lösen, haben wir trotzdem immer noch das Problem, dass wir eine überbordende Zahl junger Männer haben. Mhm. Die haben das auch ein Stück weit dahingehend aufgegriffen, dass die auf der anderen Seite gesagt haben, man könnte jetzt auch schauen, gibt es das Problem bei jungen Frauen auch? Mhm. Und es muss zu Revolutionszeiten in Kolumbien zum Beispiel, müssen auch Frauensoldaten etc. im Einsatz gewesen sein, aber das muss sich auf einen Prozentbereich von 5% beschränkt haben und von daher eigentlich vernachlässigbar. Und es scheinen wohl wirklich, gut, das ist natürlich jetzt die Theorie von einem einzigen Forscher, aber es scheinen wohl wirklich im Großteil die jungen unbeschäftigten, unrepräsentierten Männer zu sein, die ein gesellschaftliches Problem darstellen. Und das gesellschaftliche Problem, was sie darstellen, ist die Gewaltbereitschaft. Gewaltbereitschaft, radikalisieren sich, ja. Sind offen dafür, ja. Dass also das... Ist es jetzt bezogen eigentlich auf Islamismus oder, nee, oder gar nicht. Auf Terrorismus, nee, oder auf AfD-Wählerschaft? Das kannst du jetzt wahrscheinlich, also ich glaube, er hat das so, frei gehalten, dass du es im Prinzip auf alles beziehen kannst. Also ich habe es jetzt gerade auch gesagt, zum Beispiel, dass du das im Mittelalter ab der Pest so ungefähr 400 Jahre lang auch hattest und davor, da war das Problem so eigentlich nicht vorhanden. Ja, okay, verstehe. Und jetzt bin ich ja Erstgeborener, aber ihr seid ja, glaube ich, beide Zweitgeborene. Auch nicht. Erstgeboren. Ja, dann haben wir es ja schon. Der Fisch ist der Einzige, der ja auch wirklich radikal ist. Wieso? Ich bin noch Erstgeboren. Ach, du bist auch? Ist dein Bruder jünger? Ach so. Ja, ja. Ja, ich habe jetzt irgendwie in der Ansicht, weil der größer ist und dass der stärker und besser aussehen. Ja, ich kenne das Problem. Intelligenter. Ja, ja, mei. Ja gut, intelligenter ist Ansichtssache, ja. Nee, aber also zum einen habe ich diesen theoretischen Ansatz sehr interessant gefunden. Das ist der eine Ding. Aber der andere Ding war, ob ihr das erstens mal für realistisch haltet, ob ihr sagt, das hat für mich einen gewissen Plausibilitätsgrad, diese Theorie, oder haltet ihr die für total abwegig? Und was ihr jetzt irgendwie Mittel und Möglichkeiten seht, diese Problematik zu begegnen. Ein-Kind-Politik. Beispielsweise. Als Möglichkeit. Also Geburtenbeschränkung finde ich eine sehr heikle Geschichte. Zum Beispiel. Also weil Geburtenbeschränkung geht für mich im Prinzip nur global. Und wenn ich eine globale Geburtenbeschränkung einführe, weiß ich persönlich nicht, ob ich mich in meiner persönlichen Situation, danke, in meiner persönlichen Situation willens fände, mich in meiner Vermehrungsstruktur einschränken zu lassen. Ja, absolut. Also natürlich, das halte ich für so dermaßen übergriffig. Ich glaube, das ist auch ehrlich gesagt nicht mit den Menschenrechten, so wie wir es verstehen, vereinbar. Ja. Also ich halte die These für sehr stichhaltig, ehrlich gesagt, ja. Und ehrlich gesagt, wenn du dir, also ich finde schon, dass irgendwie historische, anekdotische Evidenz da ziemlich ins Schwarze trifft. Ich finde, man sieht das ja heute auch. Ich meine, wenn du dir diese ganzen journalistischen Reportagen und Manifeste anschaust, so wie konnte denn die AfD passieren, was ist mit Pegida, Männerüberschuss im Osten und so weiter und so fort. Ja, wundert mich jetzt ehrlich gesagt, also das passt ja alles sehr, sehr exakt da rein. Ich würde auch so instinktiv, wenn du jetzt nur mal so fünf Minuten drüber nachgedacht hast, würde ich auch sagen, ja, macht Sinn, hört sich vernünftig an. Also die Frage ist ja, wie kannst du dem Ganzen begegnen zukünftig? Aber ist es denn faktisch so, dass du, also die These ist, sobald du, also dass du einfach nicht, ist es die These, dass du nicht für alle jungen Männer eine adäquate berufliche Verwendung hast, oder ist die These, dass nicht alle Jungen oder alle Männer eine Frau bekommen? Also ja, was zielt er ab, oder ist es die Kombination? Nee, das eine fußt ein Stück weit auf dem anderen. Die Basisthese ist, dass du nicht alle jungen Männer ausreichend mit wie auch immer gearteten gesellschaftlichen Positionen versorgen kannst. Mhm. Und ich denke, dass da auch irgendwas sehr Archaisches da irgendwo wahrscheinlich noch mit rein spielt, dass eine gesellschaftliche Position, wie auch immer die dann ausschauen mag, oder eine gewisse Bestätigung wahrscheinlich für Männer vielleicht wichtiger ist als für Frauen. Aber der zweite Aspekt ist eben, dass in vielen Kulturen du offiziellen Zugriff zur Sexualität nur hast mit Ehe, was aber eine gewisse gesellschaftliche Position voraussetzt. Mhm. Und deswegen hast du eigentlich, wenn du diese gesellschaftliche Position dir nicht zur Verfügung gestellt wird, den Zugriff auf Sexualität eigentlich nur durch Gewalt. Mhm. Oder käuflich. Oder käuflich, aber die Frage ist jetzt zum Beispiel in wahrscheinlich islamisch geprägten Staaten, ob da käufliche Sexualität gesellschaftlich mehr akzeptiert ist als wie außerehelicher Sex. Ja. Ja, hast du das alles gesagt? ich bin da noch gerade drüber am Nachdenken, ja. Also. Ich finde, da gibt es überhaupt gar nicht viel drüber nachzudenken. Ich meine, es ist doch, also das kann doch jeder sehen, ja. Aber die Frage ist doch, Männer neigen halt, also kennst du nicht diesen klassischen Ausspruch, ja? Ich habe den schon tausendmal gehört, ey, hast du nichts anderes zu tun, als dir darüber Sorgen zu machen? Ja? Also dieses Auslastungsargument, ja, so kümmere dich doch mal um das Jäten des Unkrauts in deinem Garten, anstatt dich irgendwie um die politische Situation zu kümmern, weil so, ja. Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja, genau, Schuster, bleib bei deinen Leisten. Ja, aber für mich ist jetzt die Frage, also die These wäre ja, okay, also in Ländern, wo das besonders ausgeprägt ist, also wo du besonders viele junge Männer hast, und du hast keine Beschäftigung, kommt es eher zu einer Radikalisierung. Und das würde ich schon unterschreiben. Also das Saudi-Arabien ist da ja ein gutes Beispiel. Du hast da einfach ein extremes Bevölkerungswachstum die letzten Jahrzehnte erlebt. Und die haben überhaupt keine adäquate Beschäftigung. Die wissen nichts mit sich anzufangen, diese Jugendlichen. Ja, die haben echt nichts zu tun, ja. Ja, klar, so. Natürlich. Und da hast du auch nochmal diesen ganz krassen Aspekt der fehlenden Sexualität oder der Möglichkeit zum Sexualverkehr. Und das ist ja total lustig, ja. Also wenn du mal in Saudi, so in Dammam oder sowas, das ist so an der Küste, wenn du da abends irgendwie im Restaurant sitzt und so und sitzt auf so einer Terrasse, dann gibt es teilweise so ganz bizarre Szenen. Da siehst du, dann fahren Jungs mit ihren Autos so lang und dann haben die in dem Auto, haben sie irgendwie große Plakate hängen, wo eine Telefonnummer draufsteht. Dann habe ich das am Anfang gesagt, was ist das denn? Warum haben die denn die Telefonnummern da drin? Denn die hoffen halt, dass irgendwelche Frauen, Mädchen halt sie da anrufen, ja. Und dass sie dann da irgendwie geheim irgendwie Sex haben können, ne? Ich habe mal bloß irgendwo gelesen, dass weil die sich ja nicht irgendwo öffentlich in irgendeiner Diskothek oder sowas kennenlernen können, ja. Ich wollte nur sagen, ich glaube, in Pakistan war es, aber auf alle Fälle in stark islamischen Staaten, dass der Zugriff auf so, YouPorn oder dergleichen, ja. Dass die höchsten Zugriffsraten prozentual gesehen einfach weltweit haben. Ja. Und Ich glaube schon, dass müssen wir was dagegen tun? Entschuldige. Sperren, nein. Nein, ich glaube schon, dass das wahrscheinlich, das dürfte auch, denke ich, generell mehr ein männliches denn ein weibliches Problem sein, dass du gewisse sexuelle Anstauungen hast in irgendeiner Art und Weise. Und wenn das in jeglicher Hinsicht tabuisiert wird und dir verwehrt wird, deswegen werden die ja nicht weniger. Ja. Sondern eher mehr. Unter Umständen, ja. Ja, vielleicht kann man das auf Sexualität zurückführen. Was ich interessant finde, ist, wie steht ihr denn zu diesem ganzen Thema Aggression und Gewalt? Ja, also ist es für euch einfach eine... Bei uns also wird gekaut, sonst gibt's Watschen. Jetzt gibt's Watschen, kurz Pause. Genau das meine ich, ja. Also ist sozusagen Gewalt und Aggression, ist es für euch ein Übel, das halt so ja, irgendwie mitkommt mit dem Menschsein? Oder ist das ein Tabu? Oder ist das ein... Keine Ahnung. Also, um das vielleicht kurz darzustellen, wenn ich diskutiere da mit der Caro sehr, sehr häufig drüber. Für mich ist es zum Beispiel wichtig, dass meine Kinder Aggressionen, die sie haben, und zwar insbesondere körperliche Aggressionen, dass sie die auch ausleben können. Und zwar kontrolliert ausleben. Also ich möchte nicht, dass meine Kinder andere Kinder schlagen. Wenn aber meine Kinder Lust haben, jemanden zu schlagen, dann können sie dich mal schlagen. Richtig, genau. Wenn meine Kinder sozusagen Aggressionen loswerden wollen und das auch körperlich machen müssen, weil sie sich noch nicht ausdrücken können, ja, dann sollen sie das mit mir machen und zwar in einem spielerischen Umgang. Also im Sinne von, ich bin viel stärker als du, ich hau dich jetzt und was weiß ich, ja. Und dann ist das halt so, ja, da stehe ich halt irgendwie da und dann versucht die mich zu hauen und ich hau dann zurück und so, ja, und einfach um zu klären, was das sozusagen für Auswirkungen hat auf Körper und auf Gefühle und, aber es auch rauslassen zu können, ja. Ich finde das wichtig, dass die Emilia irgendwie das ableiten kann, ja, Aggressionen, die sie hat, weil das gehört für mich schon irgendwie zum Menschsein oder überhaupt zum Leben dazu, dass man halt irgendwie sich körperlich auch ausdrückt, ja, und häufig hast du halt irgendwie nicht die Methoden, um dich anderweitig auszudrücken und da muss es irgendwie körperlich raus. Ich zum Beispiel, ich bin ein Mensch, ganz kurz, wenn ich Stress habe und unter emotionalem Stress stehe, ich muss mich bewegen, ja, ich muss niemanden schlagen, aber ich muss mich bewegen, also ich kann da nicht stillsitzen. Und deswegen kann ich das total gut nachvollziehen, dass man irgendwie, ja, dieses, also für mich ist es wichtig, dass man eben so eine gewisse aggressive Seite oder einen Stressabbau irgendwie nicht negiert, sondern sagt, okay, der ist da und wir müssen den irgendwie in gewisse Bahnen lenken. Ja. Und wenn es dann eben auf so Gesellschaften trifft, wo es sozusagen keine Möglichkeit gibt, so einen Blitzableiter für gesellschaftliche Aggressionen zu haben. Das kann eben auch Sex sein, ja. Da bin ich ziemlich konfident, dass das ziemlich gut zutrifft, dass das halt dann irgendwie zu Problemen führt und die Leute irgendwie dann am Rad drehen. Ja, aber der Punkt ist ja der, also das, was du sagst, jetzt muss man ja mal differenzieren, also Kinder, okay, dass die noch ihre Aggression nicht in gewisse Bahnen lenken können, ist ja normal. Und dann ist es klar, ist es auch besser, wenn man versucht, das mal spielerisch mit denen auszuleben und dass sie merken, okay, was hat denn jetzt hier körperliche Gewalt für Auswirkungen? Also irgendwie, dass sie das irgendwie lernen. Aber wenn, sobald du irgendwie in die Teenager-Jahre kommst und bist praktisch ein vollwertiger Mensch und bist dir deines Handelns bewusst, dann solltest du ja schon irgendwie, also da muss ja schon das Ziel deiner Erziehung sein, dass du halt die Gewalt oder die Aggression, die du in dir hast, oder sagen wir mal Aggression, nicht Gewalt, ableitest. Sondern dass die genau das, was du sagst, also dass du dann in Bewegung überführen kannst oder dass du es irgendwie schaffst, das in irgendwie anders zu kanalisieren, ja, weil, also ich bin auch der Meinung, klar hat jeder in unterschiedlicher Art und Form Aggression und Aggression in sich. Und da, ich glaube, das variiert sehr stark zwischen verschiedenen Persönlichkeiten. Also ich glaube, dass es manche Leute gibt, die sind an sich aus schneller aggressiv oder haben mehr Aggression in sich, aber dann ist es halt umso wichtiger zu wissen, okay, was muss ich tun, damit ich die Aggression abbauen kann. Mhm. Also ich würde jetzt zum Beispiel über mich sagen, ich bin jetzt per se kein aggressiver Mensch, habe nicht viel Aggression in mir, aber ich merke zum Beispiel, dass wenn ich stressige Wochen habe oder sowas, dass mir das dann auch wichtig ist, dass ich Bewegung bekomme, um einfach abzuschalten. Das würde ich jetzt nicht Aggression nennen, aber dass ich einfach mal rauskomme, mich mal bewege, laufen gehe etc., um einfach runterzukommen. Ja. Und das ist halt die Frage, ob du das, wie schaffst du es in der Gesellschaft, wo du vielleicht auch, gerade wenn das jetzt, wenn wir mal das Beispiel Saudi-Arabien nehmen, da werden ja die jungen Männer dazu erzogen, dass sie die großen Paschas sind in den Familien. Also die sind ja eigentlich, da ist ja die Rolle der Frau ist diejenigen, die dir halt zu dienen hat, und die Mutter ist halt vielleicht manchmal noch eine Respektsperson, ist das falsche Wort, aber die nehmen ja auch das nicht so richtig wahr. Und wo die einfach gewohnt sind, das zu bekommen, was sie wollen. Und wenn sie das dann in gewisser Form dann in der Pubertät nicht mehr bekommen, was sie wollen, dann wandelt sich das halt in Aggression um. Und die Aggression, da wissen sie nicht, wie sie mit umgehen sollen. Und dann führt das halt zu einer gewissen Radikalisierung. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was du als Gesellschaft schaffen musst, dass du halt Möglichkeiten bietest, damit die Menschen ihre Aggression irgendwie anderweitig, oder nicht nur als Gesellschaft, sondern in der Familie irgendwie, dass du es schaffst, deine Kinder so zu erziehen, dass sie wissen, wie sie mit ihren Aggressionen, was gesellschaftlich zulässig ist und was eben nicht, ja. Also ich glaube grundsätzlich mal, dass, also nach unserem westlichen Denken und Dafürhalten, dass Gewaltenverzicht und Gewaltenstigma, oder nicht Gewaltenverzicht, aber Gewaltverzicht und Gewaltstigmatisierung, dass das eine Errungenschaft der westlichen Gesellschaft ist. Trotz alledem meine ich, dass ich, oder habe ich das Gefühl, dass je älter ich werde, umso mehr sich ein Stück weit eine Erfahrung durchsetzt, dass ich sage, es ist nicht für alle kulturellen, sag jetzt mal, Gebiete auf der Erde gelten die gleichen, sag jetzt mal, Common Sense Grundvoraussetzung. Mhm. Also es kann durchaus sein, dass in anderen Bereichen der Erde, sag ich jetzt mal zum Beispiel, um bei dem Gewaltpunkt zu bleiben, dass das gesellschaftlich viel viel akzeptierter ist, als es bei uns ist. Das muss jetzt noch gar nicht unbedingt Gewalt in der Familie oder richtig körperlich ausgeführte Gewalt sein, aber dass halt einfach ein, wie soll ich denn sagen, ein Kräftemessen auf körperlicher Ebene miteinander auf eine andere Art und Weise gesellschaftlich akzeptiert bis gewollt ist, als es bei uns ist. Das ist der eine Ding. Der zweite Ding ist, dass ich ganz stark der Ansicht bin, dass gerade zum Beispiel in der Gewaltausführung und allem, was damit zusammen, natürlich auch in anderen Bereichen, aber wenn man auf dem Bereich bleibt, dass unglaublich viel damit Erziehung zu tun hat. Mhm. Nämlich, so wie du es als Kind selber erlebt hast, so wirst du das ein Stück weit zumindest auch weitergeben. Du kannst dich bis zu einem gewissen Grad durch Selbstbeherrschung etc. von dieser Geißel befreien, aber es wird dir, wenn du als Kind immer geschlagen worden bist, wirst du irgendwann an den Punkt landen, wo du auch deine Kinder schlägst. Wie gesagt, es muss nicht sein und es gibt auch genügend Beispiele, die sich daraus befreien können, aber ich sage jetzt mal über das Gros der Gesellschaft gesehen, ist es wahrscheinlich so. Und da ist es natürlich schon ein Stück weit, ist schon auch jeder auch gefordert, das auch ein Stück weit irgendwie zumindest abzumildern. Und das Dritte ist, wo du gesagt hast, dass du grundsätzlich kein gewaltbereiter Mensch bist, meine ich, dass es zwei Aspekte gibt, die aus grundsätzlich nicht gewaltbereiten Menschen die sich da verändern lassen, weil es nämlich meines Erachtens zwei Arten von nicht gewaltbereiten Menschen gibt, genauso wie es wahrscheinlich anders auch so ist. Die einen, die wirklich de facto nicht gewaltbereit sind und die anderen, die einfach in ihr gesellschaftliches, nicht gewaltbereites Korsett einfach dahingehend reingepresst ja, sind, ja, dass sie sich beherrschen. Und die, die sich, sag ich jetzt mal, im nüchternen Zustand beherrschen, die können aber im betrunkenen Zustand zum Beispiel durchaus, die sind im nüchternen Zustand die liebsten Menschen, im betrunkenen Zustand gibt es einfach aufs Maul. Ja, ja. Und das ist das eine. Und das andere ist, dass du schon auch, sag ich jetzt mal, oder Menschen, die grundsätzlich nicht gewaltbereit sind, dass du die durch diverse Maßnahmen einfach wirklich zur Weißglut und zur Gewaltbereitschaft bringen kannst. Also ich merke das zum Beispiel, ich merke das bei meiner Tochter, die schafft es einfach, wenn die keinen Bock auf irgendwas hat, die schafft es, dich 1,5 bis 2 Stunden lang in einem schrillen Ton mehr oder weniger persönlich direkt anzuschreien. Und das ist schlimmer als militärischer Drill, glaube ich. Das ist wirklich, es kostet so viel Energie und wirklich aktive Körperbeherrschung, einfach zu sagen, es ist alles nur eine Phase, es geht vorüber, sie wird sich beruhigen. Ja. Und du bist einfach, du bist als Eltern, du bist da so massiv, also gestresst. Ja. Gestresst. Und es gibt auch, also ich hab das Gefühl, einfach, es gibt wenig Momente, wo du aktiver gefordert bist, dein Erziehungskonzept, nämlich von Ruhe und Besonnenheit zu verteidigen als in diesen Momenten. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber also ich kann mir nicht vorstellen, dass das jetzt massiv anders ist, wenn bei dir eine von den Töchtern einen wirklich mehr oder weniger persönlich gegen dich gerichteten Tobsuchtsanfall hat. Boah. Das ist schwierig. Auf die Frage kann ich ehrlich gesagt nicht antworten, weil ich versuche das immer gar nicht auf mich zu beziehen. Und ich beziehe das auch nicht auf mich. Ja, wenn ich dein Kind vor dir steht und macht, streite ich die ganze Zeit an, dann musst du sie auf dich. Wenn du derjenige bist, der sie gerade ins Bett bringt, dann ist es und dann, ja, natürlich kannst du dann auch hergehen und sagen, sie will halt jetzt einfach nicht ins Bett. Genau, sie will halt jetzt nicht ins Bett. Ja. Ja. Ja. Also, ja. Ich meine, in diesem Fall, ganz ehrlich, im Regelfall sehe ich mich da auch als Teil des Problems. Und zwar sehe ich mich insofern als Teil des Problems, weil wenn ich nämlich nichts anderes vor hätte, ganz grundsätzlich gesehen, oder zu nichts anderem Bock hätte, als sie ins Bett zu bringen, dann hätten wir dieses Problem nicht. Dann kann sie schreien und brüllen, was sie will. Wenn ich Spaß daran habe, sie ins Bett zu bringen, dann wäre es ja wurscht. Genau. Und auf der anderen Seite ist halt immer die Frage, wie weit ist es eigentlich gesund für dich selber, dich zurückzuhalten oder nicht zurückzuhalten? Und ich finde, das ist ein echt extrem schmaler Grat. Und ich glaube, ich scheitere da jeden Tag aufs Erneute dran, ja. Aha. Weil ich einfach, ich konnte einfach stoisch ruhig sein und sagen, ja, mein Gott, wenn die halt jetzt Halligolli macht, dann muss ich halt meine Abendpläne ändern. So, ja. So, ich habe da keine persönliche. Ach so, dahingehend, ja, ja, okay, gut. Und ich glaube, das ist nicht gesund, weil die Kinder dadurch wahrscheinlich nicht keinen authentischen Gegenpart bekommen. Von mir zumindest nicht. Auf der anderen Seite kann ich aber auch so einfach meine Ruhe bewahren und meine Gechilltheit. Aber natürlich, ich meine, also, um nochmal auf dieses Aggressionsthema zurückzukommen, ich meine, ich bin einfach fest davon überzeugt, dass Aggressionen irgendwie dazugehören. Ja, ich meine, wenn du die irgendwie. Ich finde, egal auf welcher Ebene und Level man sich bewegt, als Mensch, als Tier, als Säugetier, als Vater, als gesellschaftliches Wesen, ja, mein Gott, man hat halt irgendwie damit zu kämpfen, dass die Umwelt sich anders verhält, als man es sich selber vorstellt. Und manchmal ist es halt so anders, dass man halt sich nur durch Aggressionen helfen kann. Ja, aber das ist doch die gesellschaftliche Errungenschaft, von der ich gesprochen habe, dass du es eben schaffst, das nicht durch Aggressionen abzubauen. Also ganz ehrlich, wenn ich hergehen würde und jedem, der mich am Tag nervt oder irgendwas tut, was ich nicht für richtig halte, wenn ich jedem eine aufs Maul geben würde. Dann gibt es nur Backpfeifen hinter. Da habe ich aber einen ganzen Sack Backpfeifen dabei. Ja, natürlich. Ja, ich meine, zum Dasein in der Gesellschaft gehört halt eine Menge an Selbstbeherrschung. Ja. Ja. Aber wo, also ich meine, mal davon abgesehen, ja, ist die Selbstbeherrschung, die du bei uns wahrscheinlich brauchst, ist noch bedeutend geringer, als wie wenn du, sag jetzt mal, im Prinzip vor eine komplette Perspektivlosigkeit gestellt worden bist. Schau mal. Letzten Endes sind doch diese ganzen gesellschaftlichen Institutionen und Verhaltensweisen nichts anderes als Komplexitätsreduktionsversuche. Ja? Also es gibt einfach eine gewisse Art und Weise, die du erlernt hast, wie man sich verhält in gewissen Situationen. Ja. Ja? Und die erkennst du an. Und ja, warum erkennst du sie an? Damit du dich nicht in jeder neuen Situation und in jeder neuen ja, klar. Ding, dass du das nicht sozusagen jedes Mal neu erlernen musst, sondern dass es einfach gewisse Konventionen gibt. Ja, klar, logisch. So, und wenn diese Komplexitätsreduktion sozusagen ein sinnvoller Blitzableiter für Aggression ist, ja, dann funktioniert das Ding und kann aufrechterhalten werden. Und wenn es das halt nicht ist, ja, mein Gott, dann lebst du halt in einer Gesellschaft, die es offensichtlich nicht geschafft hat, irgendwie ihre 30%, 40%, 50% an alleinstehenden, männlichen, potenziell aggressiven Teilnehmern oder Männern irgendwie zu integrieren. Also ich und ganz ehrlich zu sagen. Aber jetzt drehen wir uns ja wieder im Kreis. Die Frage, warum nach unserem Dafürhalten ist das bei uns relativ geregelt und gut und in anderen Gesellschaften eben nicht so. Und dann landest du unter anderem an einem Argumentationspunkt wieder daran, an dem Punkt, wo du unter anderem diese Theorie zugrunde legen kannst, dass es bei uns einfach nicht einen dermaßigen Überschuss an Männern gibt. Was ist mit Japan? In Japan, da sind sowieso bloß noch Kreise unterwegs, die haben überhaupt keinen Nachwuchs mehr. Kaum die haben keinen Nachwuchs mehr, ist richtig. Ja, Theorie ist gut, Haken dran. Siehst du, das habe ich vorher gemeint. Wenn du keinen Bock mehr hast, dann blockst du einfach ab. Na, ich sehe. Du hast es einfach, bevor du jetzt anfängst, Aggression gegen mich aufzubauen, machst du mal einen Haken. Hack das einfach intern schon in meinem Kopf ab. Alles klar. Nein, das müsste man sich wirklich von Land zu Land anschauen. Also, ich glaube, die arabischen Länder ist das wirklich eine Kombination aus vielen Dingen. Aber, nee, Entschuldigung. Aber das Interessante wäre auch ein Beispiel. Nee, ich muss da echt dagegen halten, weil mich das. Ich verstehe mal nicht, was dieses Islamismus arabisch dran. Nein, die arabischen Länder hast du halt extrem groß. Man kann es in Ostdeutschland sehr viel besser und sehr viel verständlicher klar machen. Ja, aber da hast du halt dieses extreme Bevölkerungswachstum und hast halt einen Männerüberschuss. So. Was mich jetzt mal interessieren würde, wäre zum Beispiel Spanien. Wie das da ist, ja, weil Spanien extrem hohe Jugendarbeitslosigkeit oder junge Menschenarbeitslosigkeit bei unter 25-Jährigen. So, das heißt, gut, ich glaube, da ist es noch relativ ausgeglichen, die junge Bevölkerung zwischen Mann und Frau. Aber wie ist es da? Kannst aber, du deine Aggression aber halt, noch wegpippern? Stopp, da möchte ich gleich einschreiten, weil zwischen dem, was du nämlich versuchst zu argumentieren mit Ostdeutschland, da argumentierst du nämlich über die Schiene, dass es einen Männerüberschuss gegenüber einem Frauenüberschuss gibt. Was aber in dieser gegenüber der Anzahl der Frauen gibt. Ja. Also es gibt mehr Männer einfach de facto. Ja, genau. Ich vertrete die These des aggressiven Mannes. Gut. Aber so argumentiert der in diesem Artikel überhaupt nicht. Der geht grundsätzlich von einer gleichen Anzahl an Männern und Frauen aus. Es gibt nur mehr Männer als gesellschaftliche Positionen. Und das ist natürlich jetzt in Spanien, ist das meines Erachtens eher der Fall als in Ostdeutschland, weil in Ostdeutschland ist es eigentlich, müsste es ja de facto in unserer, sag ich mal, westlichen Gesellschaft genau der umgekehrte Fall sein. Es müsste eigentlich da ausreichend Positionen für Männer geben, weil nämlich die Frauen als potenzielle Arbeitnehmer ja eigentlich weg sind. Aber von daher finde ich eigentlich jetzt Spanien wirklich ein sehr interessantes Beispiel und habe ich mir auch selber noch gar keinen Gedanken drüber gemacht, aber das ist... Da hast du ja das Problem, du hast eine Horde an jungen Menschen, egal ob Mann oder Frau, die momentan keine adäquate Position in der Gesellschaft finden, die jetzt in Spanien ist es ja so, dass die eigentlich die meisten so lange zu Hause in der Familie leben, bis sie heiraten. Und jetzt hast du da jetzt wirklich einen Haufen an jungen Männern, jungen Frauen, die keine Position, keinen Job finden. Also die haben ja, glaube ich, irgendwie Arbeitslosigkeit jenseits der 25%. Mhm. So, jetzt wäre ja mal interessant zu sehen, okay, wie wirkt sich das aus? Sind die jungen Männer da aggressiver? Also was für Folgen hat das, ja? Oder sagt man ja, die haben genügend Gespielen und die können ihre Aggression in Sexualität umwandeln, so ungefähr. Also weiß man nicht, ja. Weil diesen Aspekt hast du ja dann in den arabischen Ländern, ja. Also der kommt ja dann noch on top. Das hast du da jetzt ja wahrscheinlich nicht so stark, ja. Was waren denn noch die anderen Länder? Ich muss mir den Artikel nochmal durchlesen. Der hat keine Länder im Großen und Ganzen, hat er nicht aufgeführt. Also er hat eigentlich auch, er hat nicht die arabischen Länder auch nicht als Beispiel an sich aufgeführt, sondern er hat nur gesagt, dass auch wenn der Islamismus heute enden würde, dass das Problem nicht vom Tisch ist. Ja, und die Frage ist ja auch, über was für einen Zeitraum hält das Ganze an? Also ich glaube, das ist halt auch nochmal so ein Aspekt, ja. Also der Punkt zumindest laut der Theorie von ihm oder die in Spanien wäre dann, wie groß ist denn, also gibt es diesen gesellschaftlichen Überschuss überhaupt dahingehend, dass die Spanier ja auch, denke ich mal, schon seit etlichen Jahren auch nicht mehr irgendwie 7 und 8 Kinder pro Familie kriegen, sondern auch bloß 1 und 2. Ja, ja. Und von daher gibt es im Zusammenhang, weil es gibt ja auch, das heißt mal, einen ganzen Schwung Spanier, die gerade mit dieser ganzen Weltfinanzkrise etc., alles was damit zusammenhängt, die einfach dann im Zuge auch der Freizügigkeit in der EU. Ja, die gehen einfach Ausland, klar. Ins Ausland, vornehmlich wahrscheinlich Deutschland, Niederlande, England, Schweden oder so gegangen sind. Und ob sich damit nicht einfach die gesamte, sag ich mal, der Druck einfach gesellschaftlich sowieso wieder abgelassen hat und dass da halt dann zwar im Prinzip noch vielleicht Zweitgeborene irgendwie über sind oder sonst was, aber die halt dann zumindest die Position des, von mir aus, des Familienoberhauptes oder was. Aber diese Familien, diese wirklichen Großfamilien mit 6, 7 Kindern, hast du heutzutage eigentlich ja fast nur noch in den arabischen Ländern. In Afrika, ja. Indien weiß ich gar nicht, glaube ich auch nicht mehr so stark. Südamerika glaube ich auch nicht. Nee, in China ist es Gesellschaft, ist staatlich reguliert. Also von daher, dann hast du schon wieder diese Korrelation mit muslimischen Ländern, ja. Ja gut, aber wenn du im Umkehrschluss natürlich schaust, wo sind denn jetzt die großen Krisenherde der Welt, dann ist es im Prinzip, ist es ja im Mittleren Osten, in den Maghreb-Staaten und in Afrika. Ja. Und klar hast du noch 1, 2 Ausnahmeregionen, wie jetzt vielleicht aktuell Thailand oder von mir aus auch Nordkorea, aber da glaube ich, es sind die Geschichten auch vielleicht andere. Also Nordkorea ist eine de facto diktatorische Unterdrückung. Andere Bereiche, keine Ahnung, Sri Lanka oder was, da hast du wirklich einen territorialen Autonomitätskonflikt von mir aus oder so. Und von daher, der Rest, auch Südamerika ist ja mittlerweile eigentlich bis auf versprengte Guerillatruppen, die eigentlich aktuell keiner mehr richtig als Problem wahrnimmt, ist ja eigentlich befriedet. Mexiko ist als große Gewaltregion ist auch ein ganz anderes Problem. Ja, die müssen demnächst mal eine Mauer bauen. Ja. Gegen den Trump, ja. Naja. Aber ich meine, ich finde das schon interessant, wenn du dir das in Europa mal so anschaust, dass eigentlich alle südeuropäischen Länder, ja, irgendwie so links sind. Das finde ich echt total krass. Und alle mittel- und nordeuropäischen Länder eher rechts. Naja, aber das ist ja, also das bringt doch das Prinzip an sich mit sich. Also wenn du... Du meinst Sommer, Sonne, Sonnenschein? Nein. Und Völlerei? Nee, das ist doch, glaube ich, aber es ist natürlich schon so, dass du, sag jetzt mal, wenn du das Gefühl hast, du bist derjenige, der ausgenommen wird, dann neigst du eher zu einer konservativen Einstellung, und wenn du derjenige bis der irgendwie sagt, also mir geht's eigentlich scheiße, dann neigst du natürlich mehr. Ich bin derjenige, der ausnimmt. Nee, das Gefühl hast du ja gar nicht, aber mir geht's scheiße, dann neigst du natürlich schon eher dazu, dass du sagst, es muss hier ein gesamtgesellschaftlicher Ausgleich her. Okay. Ich hätte übrigens gerne noch ein Bier, wenn noch eins da wäre. Ja, kriegst du. Na, ich weiß nicht. Ich glaube, das führt zu nichts, Wassel. Wir werden die Probleme der Welt nicht lösen können. Die Frage ist, ob wir sie deswegen auch nicht angehen sollten. Na, natürlich sollten wir sie angehen. Aber wie? Also ich meine, ich habe jetzt zwei Töchter in die Welt gesetzt. Ja. Du bist einigermaßen ausgeglichen. Ich habe sogar schon einen Baum gepflanzt. Ich weiß jetzt nicht, ob der Baum irgendwie zur Aggressionsabwehr dient. Ich würde das mal bezweifeln. Ja. Ansonsten. Wie? Moment. Du hast jetzt gerade argumentativ gesagt, dass deine Töchter zur Aggressionsabwehr dienen. Natürlich. Also, sexuelle Blitzableiter. Mhm. Siehst du, Kai, und jetzt sind wir an dem Punkt, wo ich jetzt anfange, bei jemandem, den ich gut kenne, massiv zu widersprechen und ihm gleich mehr oder weniger eins auf die Nase zu geben. Ja. Um dann mal wieder die Aggression rauszulassen, ja. Hast ja recht, Wassel. Nein, ich will ja gar nicht recht haben. Doch, doch. Solltest du aber. Ja gut, ich würde sagen, das Thema machen wir zu. Ich habe noch ein Thema, was ich kurz mit euch besprechen wollen würde. Sieben. Nee, eins. Crowdfunding. Wäre das nicht schon? Der Kai will in Urlaub. Wie viele Leute spendet. Ich glaube, wir haben auch schon mal über Crowdfunding geredet. Kann sein, weiß ich nicht mehr. Aus gegebenen Anlass, ich habe gerade eine Crowdfundel. Ah, hier Giesinger, oder? Genau, den Stehausschank. Genau, ich habe gerade den Stehausschank vom Giesingerbräu finanziert oder mitfinanziert und wollte einfach mal fragen, habt ihr schon mal sowas gemacht? Was habt ihr gemacht? Habt ihr dann irgendwie einfach Geld gegeben, ohne eine Gegenleistung zu bekommen, oder habt ihr irgendwie ein Produkt praktisch mitfinanziert und habt dann nachher ein Produkt bekommen? Einfach mal so Erfahrungswerte. Also vom Jens weiß ich so ungefähr, aber bei dir weiß ich nicht, Wastel. Also wie gesagt, ich war da Gast und wir haben auch wirklich schon mal drüber gesprochen. Haben wir schon mal drüber gesprochen. Aber das macht ja nichts. Ich habe, ehrlich gesagt, ich habe erst zwei Projekte gecrowdgefundet. Das eine war das Ocean Cleanup Project, wo es darum ging, eine Müllentnahmeanlage mit die nicht... An diese Schwimmdinger. Genau. Die quasi, das sind so weit auslaufende Arme, die sich in diesen, also die sich fest verankert direkt in diesen pazifischen Müllstrudel da reinhängen und bei der Gelegenheit dass du nicht rumfährst und den Müll einsammelst, sondern den Müll einfach direkt in dich reintreiben lässt und den rausfischt. Das ist das eine, und das andere ist, das andere ist auch ein Meeresprojekt. Da ging's im Prinzip darum, Aufklärungsfilme über die nicht vorhandenen medizinischen Wirkungen von Haiflossen. So ein Dokumentationsfilm. Also transparent zu machen, dass die... Ja, nicht nur transparent zu machen, sondern es ging darum, den Film in diverse asiatische Sprachen einfach zu übersetzen. Okay. Und da im asiatischen Raum auch mehr oder weniger kostenlos zu machen. Das wiederum hatten wir in der Zettelwirtschaft, richtig? Das kann schon sein, ja, das hatten wir beim, war das, Welthaitag, oder? Ja, aber du hast es, das war aber so, das heißt, du hast einfach da gespendet, oder? Das ja, ich habe bei dem Ocean Cleaner Project habe ich im Prinzip, da habe ich einen gravierten Strohhalm gekriegt. Aber das war nicht so das klassische Crowdfunding, dass du jetzt irgendwie sagst, ich gehe jetzt zu einem Produkt hin und dafür kriege ich eins der ersten 500 Produkte handsigniert oder sowas. Das war es nicht, nein. Jetzt, du hast den Cliff. Oh, ich habe schon diverse Sachen crowdfunded. Aber meistens Produkte oder? Nee, auch Ideen, wo ich dann, keine Ahnung, die X-Wing zum Beispiel. Ein Jutesack und einen Aufkleber oder so bekommen habe. Die X-Wing? Ja, nicht X-Wing, sondern X-Swing. Die Eierschaukel. Ja, absolut. Na, die Frage, warum ich frage, ist, glaubt ihr, dass Crowdfunding das neue, also das ist, wenn es um soziale Aspekte geht, dass das Spenden ablösen wird? Nee, oder? Nee, gar nicht. Also für mich ist das ehrlich gesagt eine Sache von, Crowdfunding kann funktionieren für Leute, die schon bekannt sind, ja, und ihre Reichweite nutzen können, um Geld einzusammeln. Mhm. So wirklich originäres Funding von Geschäftsideen, ja, im Sinn, also so ganz unsexy Sachen. Wenn du, keine Ahnung, nur 10 Follower auf Twitter hast und irgendwie deine eigene Dönerbude aufmachen willst, ja, das funktioniert nicht. Ja. Kann niemals den Bankkredit ersetzen. Oder wenn man seinen Finger pressen. Da, wo Sachen passieren, ja. Also, im Inneren. Ja. Okay. Also jetzt klassisches Beispiel Giesinger Bräu, ja. Mhm. Natürlich funktioniert das für die, ja. Ja, aber die hatten ja bis zu einem gewissen Grad den Hype um sich auch schon davor. Ja, genau. Ja, ja, das ist ja, genau, die haben die Reichweite. Ja. Ja. Also die warten jetzt sich innerhalb von 5 Tagen, haben die sich finanziert. Genau. Ja, natürlich ist das gut für die. Da ging es bloß noch darum, dass du rechtzeitig mit dabei bist, um die Plakette am Stehen. Nur was ich ganz ehrlich nicht verstehe, ist, warum nehmen die nicht einfach einen Kredit auf? Ja? Warum geben sie die? Nein, das ist doch, also ich verstehe das schon, weil so ein Crowdfunding bedeutend werbewirksam ist, also wenn sie einen Kredit aufnehmen. Damit steigerst du eigentlich, du hast einen gewissen Grad an Bekanntheit und darüber steigerst du hinaus deinen Bekanntheitsgrad natürlich noch ein Stück weiter. Ja, und die haben es ja jetzt so gemacht, also dieses Mal war es jetzt so, du konntest einmal, also sie hatten so verschiedene Kategorien, ich habe jetzt einmal 75 Euro, die sind einfach weg, die habe ich einfach gegeben und dann kriegst du praktisch deinen Namen, wird auf einer Plakette an der Wand gemacht. Und dann hatten die verschiedene Pakete, kannst du 200 Euro spenden, 500.000 und so weiter. Kriegst du dann, also ich habe jetzt 200 Euro und dann kriegst du 240 Euro Verzehrgutscheine. Mhm. Und das ist für mich ein guter Deal, weil ich gehe da eh regelmäßig hin. 20% Verzinsung in Anführungszeichen. Mhm. Aber ist für die immer noch, das kostet die am Wareneinsatz die Hälfte maximal. Ja. Gut finde ich, dass du dich für die Plakette mit dem Namen Big Bad Motherfucker gewählt hast. Big Bad Motherfucker. Big Bad Boss. Ja. Ja. Oder ja. Herr Augustiner. Okay, also ich glaube, darauf können wir uns einigen. Ja. Das ist sozusagen ein gutes Marketingprojekt für Leute, die so oder für Projekte, die sowieso schon einen gewissen Bekanntheitsgrad haben. Aber ich bin und ist auch eine Kundenbindung irgendwo. Ich bin absolut bei dir, dass das Crowdfunding auch erst ab dem Moment funktioniert, wo du entweder einen gewissen Bekanntheitsgrad hast oder wo du schaffst, dass es viral geht. Und ansonsten kannst du es eigentlich vergessen, weil niemand geht bei x-beliebiger Crowdfunding-Plattform her und sucht da mal der Reihe nach die Projekte durch. Mhm. Das kann ich mir fast nicht vorstellen. Ja, Haken dran. Ja, aber was gründet ihr denn jetzt für ein Crowdfunding-Projekt? Würde ich niemals machen, sage ich dir ganz ehrlich. Also Crowdfunding ist nur Stress, Produktionskosten ohne Ende. Entweder du sorgst dafür, dass irgendwie Leute sich für dich irgendwie einen Großteil ihrer Rippen ausschneiden, ihrer sonstig wertvollen Arbeitszeit, oder du musst halt teuer dafür zahlen. Also ein ordentliches Crowdfunding. Andersrum gefragt, was würde dich dazu bringen, ein Crowdfunding zu machen? Ich meine, warum mache ich ein Crowdfunding? Das mache ich doch eigentlich, weil ich glaube, das günstiger. Weil ich entweder mein Bekanntheitsgrad steigern will oder weil ich auf der anderen Seite keinen Kredit für XY kriege. Ja. Also das war ja, glaube ich, die ursprüngliche Idee. Du willst einfach eine Idee finanzieren, wo einfach eine normale Bank aufgrund von Risikoabwägungen sagt, das finanzieren wir nicht, fertig, bums. Hast keine Sicherheiten, wir glauben nicht an die Idee, etc. So. Aber dann stellt sich mir doch jetzt ein Stück weit natürlich die Frage, wie sehr muss ich an meine Idee glauben, dass, wenn renommierte Unternehmen nicht an meine Idee glauben, dass ich trotzdem der Meinung bin, das setzt sich durch? Ja, du musst schon ziemlich überzeugt sein, ne? Ja, was heißt das? Es ist natürlich ich habe irgendwie das Gefühl, viel von diesen Crowdfunding-Geschichten, und darum habe ich da auch bisher eigentlich so wenig gemacht, das sind halt irgendwelche Gadgets, wo ich halt dann irgendwie sagen kann, okay, ich spende jetzt hier 100 Euro und dafür kriege ich das Ding, das ich im Prinzip gar witzig finde, aber eigentlich nicht brauche, für die Hälfte vom Preis. Ja, ich glaube, bei dem klassischen Crowdfunding, wo es irgendwie Produkte geht, Produktentwicklung und so weiter, muss man eigentlich schon immer mit dem Gedanken reingehen, okay, also das Geld, was ich da jetzt hingebe, das kann auch sein, dass das komplett in den Wind geschossen ist. Ja, also ja. Das darf man nicht mit einem Kauf gleichsetzen, also dass man sagt, okay, ich kaufe das jetzt wie bei Amazon oder ich gehe in den Laden, kaufe das. Sondern da muss man einfach sagen, okay, das ist jetzt hier mal eine Wette. Vielleicht wird's was, vielleicht auch nicht, ja. So. Anders ist das jetzt halt wie so Sachen jetzt, wie jetzt hier beim Giesinger oder sowas, wo du weißt, okay, da ist schon, das wird auf jeden Fall was werden und dann kriegst du auch was dafür, ja. Naja, gut, klar. Wenn du das als wirklich de facto Reinvestition irgendwie siehst, dann ist es natürlich was anderes. Ja, bei mir war das mit dem Giesinger jetzt einfach, das wollte ich schon die ganze Zeit machen. Ich finde den Laden gut, ich will das gerne unterstützen. Ich finde die Idee mit dem Stehausschank finde ich super, dass du halt sagst, okay, da gibt es Live-Musik, da gibt es gutes Bier. Es gibt den Augustiner Stehausschank hier am Dom. Kennt ihr den? Ja, ich kenne ihn auch. Ja. Herrlich. Mal für so ein kurzes Zwischenbier. Aber kriegst du auch nicht immer was, ja? Das ist auch nicht jeden Abend, ja? Manchmal machen die ja, sagen ja auch, verpisst euch, ja? So ungefähr. Und das finde ich halt, das finde ich einfach gut, das muss man ein bisschen unterstützen. Deshalb habe ich gesagt, eher so aus Idealismus habe ich das jetzt unterstützt, ja? Komm. Ich habe gedacht, hier kannst du billig verkaufen. Kannst du mal rein. Billig was abgreifen, ne? Dann speist du uns hier mit billig Augustiner ab, ja? Billig Augustiner ab. Gut. Dieser Stammtisch braucht einen Abschluss. Und den tue ich jetzt. Ja. Ich esse noch eine Gurke von Pimms. Ich kaue mal richtig laut. Die Gurke ist von Pimms. Oh, eine Sekunde. Er muss gerade hier die Spreu vom Weizen dran. Mhm. Der Kai hat wieder Gurkenstücke bisschen größer. Die wie Limetten ausschauen, auch so schmecken, oder? Ja. Liebe Kollegen, Kolleginnen, die nicht anwesenden Kolleginnen, Stammtisch, Schwestern und Brüder und Brüderinnen. Und Brüderinnen. Denk noch mal jemand an die Siechen. Ja. Ich hab's dir gesagt, die Siechen. Hiermit beschließe ich den 29. Stammtisch-Podcast für beendet. Du beschließt ihn den für beendet, ja. Du verkündest das Ende, ja. Richtig, genau. Ja. Aber nur in der 29. Episode. Ich bedanke mich beim Wassel. Bitte. Fürs Kommen. Dem Kai für Kommen, Obdach und Alkohol, Danke. Getränke. Sehr gerne, sehr gerne. Bei mir selber für Standfestigkeit, Kampfeswille. Ja, und die hellseherischen Fähigkeiten. Hellseherischen Fähigkeiten. Den steigenden Alkoholkonsum. Was den Brexit angeht. Ja. Richtig, genau. Und den Hörerinnen und Hörern fürs Durchhalten und sonstige Schmerzen, die wir euch angetan haben und die ihr uns verzeiht. In diesem Sinne, wir hören uns bei der Nummer 30. Arrivederci. Auf Wiederhören. Ciao, ciao.